Alles klar. Ja, genau. Also dann praktisch, bevor man irgendwo hingeht, wäre natürlich, dass man irgendwie so ein politisches Ziel hat. Ne? Also das Schlimmste, was man machen kann, ist auf einer Demo rumzurennen und gar nicht zu wissen, was man da eigentlich will. ja, das ist gar nicht so selten. Sowas. Insofern wäre es ganz praktisch, ne? Also das hängt auch mit der Bezugsgruppe zusammen, wenn man am Anfang erstmal, bevor man zu einer Aktion fährt, zu einer Demo oder was auch immer, sich erstmal Gedanken über die politischen Ziele macht. Das hängt nämlich auch dann davon ab, welche Methoden man anwendet. Das ist eigentlich relativ klar. Ne? Daraus ergibt sich in der Vorbereitung von irgendwelchen Aktionen auch wieder in Abhängigkeit davon, was für Aktionen gemeint sind, dass man eine gewisse Wachsamkeit an den Tag legt und einfach nicht sorglos mit Informationen umgeht. Ja? Das heißt also nicht mit über Aktionen oder über irgendwelche Geschichten mit Leuten spricht, die man überhaupt nicht kennt. Und zwar nicht aus so einem Muster des allgemeinen Misstrauens, sondern einfach, wenn man grundsätzlich nur mit Leuten redet, mit denen man diese Aktionen auch macht. Was generell bei jeder politischen Arbeit ganz wichtig ist, ist sowas wie Disziplin und Selbstkontrolle, weil wenn man sich nicht an bestimmte Regeln hält, die vielleicht praktisch wären, das wäre so der Aspekt Selbstkontrolle, dann nutzt halt alles nichts. Ne? Also wenn man irgendwie Handys nicht zu Hause lässt und sie immer überall mit rumschleppt, dann ist das meinetwegen eine Selbstkontrolle, aber ist dann eben auch ein Einfallstor für alles, was damit verbunden ist. Das mache ich auch gleich nochmal getrennt davon. Allgemeinbildung, das ist eigentlich nur damit gemeint, also wirklich regelmäßiges Zeitungsstudium bildet sehr, ne, sollte man auch als politischer Aktivist machen. Vielleicht jetzt aktuell, wenn er mal selbst die Gießener Zeitung ausgeschlagen hat, es kommt was auf uns zu, die Versicherungen werden jetzt wahrscheinlich, wenn es diese komischen Armbänder jetzt irgendwie gibt, die gibt es ja, kennt ihr ja alle, diese Gesundheitsarmbänder, und es sind jetzt Diskussionen im Gange, ob man eben das persönliche Verhaltensmuster an bestimmte Vergünstigung der Police quasi koppelt. Also wenn man viel Alkohol trinkt, kriegt man eine teure Police, wenn man total viel Sport treibt und sonst was Schönes macht, dann eben nicht. Dahinter verborgen steckt aber natürlich, dass das ein Ausmaß von Überwachung ist, in dem die Leute selber einwilligen. Ich meine, diese Bänder, Stand jetzt, zwingt dir keiner auf, sondern die tragen die Leute freiwillig. Und damit sind wir bei der nächsten Sache, da ist Allgemeinbildung wirklich wichtig. Man sollte sich auf dem Laufenden halten, was an aktuellen Debatten einfach läuft. Also jetzt auch G20, wenn man da immer regelmäßig mal guckt, was der Hamburger Polizeisprecher so von sich gibt, im Vorlauf zur Demonstration ist das bestimmt nicht falsch. Ja, oder einfach sich informiert, was da an aktuellen Informationen einfach aufläuft. Ne? So, Kenntnis des Operationsgebiets ist, denke ich, auch relativ klar. Man muss einfach wissen, wo fährt man hin. Also eine Stadtkarte ist ganz praktisch oder man druckt sich vorher schon was auf. Man sollte auch mögliche Fluchtwege im Kopf haben. Wenn man auf eine Demo fährt, dann kann es halt einfach passieren, dass man von seiner Bezugsgruppe getrennt wird. Also es könnte notwendig sein, dass man leider es nicht zum Bus schafft, also sich irgendwie anderweitig wieder Richtung Heimat bewegen muss. Also da wäre vielleicht eine Frage, zum Beispiel genügend Geld dabei zu haben, um eine Fahrkarte, eine Bahnkarte oder was auch immer, eine Busfahrkarte zu lösen, wenn man wieder erwartend von der eigenen Bezugsgruppe getrennt werden sollte. So, generell für alle politische Arbeit Gelassenheit. Genau, jetzt bin ich erstmal bei meinem absoluten Lieblingsthema, also das liebste Spielzeug des heutigen Menschen. Ein Smartphone, kennt ihr ja alle, ne? Und wenn ihr diese Dinger von innen aufmacht, dann könnt ihr schon ein paar Informationen sehen. Da steht eine E-Mail-Nummer drin. Das ist ein Smartphone, was zwei SIM-Karten hat. Also hat das zwei E-Mail-Nummern. Die E-Mail-Nummern haben die unangenehme Eigenart, dass sie fest mit dem Gerät verbunden sind, weil sie nämlich in die Hardware eingebrannt sind. Die kann man zwar mit viel, viel Aufwand auch ändern, aber unter normalen Bedingungen eigentlich nicht. Das heißt also, jedes Handy hat eine eindeutige, weltweit eindeutige E-Mail-Nummer. So grundsätzlich. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt, um im Bild zu bleiben, ein Prepaid-Handy euch beschaffen wollt und faktisch eine Prepaid-Karte habt, die habt ihr auch total anonym gekauft und habt es auch irgendwie geschafft, über irgendeinen Internetshop das irgendwie mit fremden Namen und irgendwie lustigen Geschichten anzumelden. Wenn ihr natürlich das Ding hier reinsteckt mit diesem Handy, was euch gehört, und das dann zu Hause in der Wohnung anschaltet, ist das ziemlich doof, weil dann natürlich diese eigentlich saubere SIM-Karte plötzlich mit eurer E-Mail-Nummer verknüpft ist. Ja? Also das wollte man immer merken. Also das Handy an sich hat eine eindeutige Identifikationsnummer, nennt sich einfach E-Mail-Nummer und lässt sich auch nicht ohne weiteres ändern. Ein bisschen anders sieht es mit den SIM-Karten aus, das sind diese weißen Dinger, kennt ihr ja alle. Diese SIM-Karten haben auch jeweils eine Seriennummer, diese Seriennummer lässt sich aber ändern. Ja, das nutzt einem dann bis zu einem gewissen Grad was, weil es für eine gewisse Verwirrung sorgt. Aber E-Mail-Nummer lässt sich nicht ändern ohne weiteres, SIM-Karten gibt es relativ einfache Software, damit kann man auch die Seriennummern ändern. Ja? Ein Problem bei diesen SIM-Karten, sie können auch als RFID-Chips benutzt werden. Das heißt, diese Dinger haben ja Kupferbedampfung und man kann die quasi austauschen und gegen so eine SIM-Karte, die gleichzeitig als RFID-Chip fungiert. Heißt so viel wie das, wenn man meinetwegen durch einen bestimmten Sensorbereich läuft, kennt ihr ja alle von den Supermärkten. Diese Waren haben diese komischen Dinger, die sind also sehen aus wie Spinnennetze und sind dann irgendwie da reingebaut oder sind in die Hutkrempe reingesteckt, das sind so kleine Teile. Und diese RFID-Chips reagieren im Prinzip auf Strahlung, das heißt auf elektromagnetische Strahlung. Wenn ihr rausgeht, gibt es einen Alarm. Das ist die einfachste Anwendung. Allerdings können diese RFID-Chips auch drahtlos ausgelesen werden und können eine Menge Informationen übermitteln. Ne? Also im Warenverkehr, ne, also in Supermärkten, sollen die irgendwann mal dazu dienen, dass ihr faktisch keine Leute mehr braucht, die das Zeug verkaufen, sondern ihr geht mit eurem Einkaufswagen rein und die Waren sind mit RFID-Chips versehen, ja, und diese Dinger laufen dann durch den Sensor. Das heißt, ihr bekommt eine Summe eures Geldes, was ihr zu bezahlen habt. Gleichzeitig liefert dieser RFID-Chip eine Information an die Warenwirtschaft, dass ein Produkt von Ware X verkauft wurde und reguliert entsprechend die Warenwirtschaft. So, wenn wir das uns mal auf die Überwachungstechnik rumbrechen, dann heißt das, dass dieser RFID-Chip, wie er zum Beispiel in den modernen Ausweisen verbaut ist, drahtlos Informationen übermittelt. Ja? Und das kann man natürlich auch hier mit so einem Handy machen. Ja? Das ist das eine. Andere Sache ist dieser Akku. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel mit euren privaten Handys durch die Gegend rennt und die werden beschlagnahmt, kommt ja mal vor, und ihr kriegt die irgendwann zurück. Ja? Kann es durchaus sein, das hängt aber wirklich, wie gesagt, von eurer Bedeutung ab. Deswegen ist es ganz praktisch, so einen Akku mal zu wiegen, damit man weiß, wie schwer er ist. Ja? Und wenn er ihn dann von der Polizei zurückbekommt, falls das mal passieren sollte, ist es ganz praktisch zu wiegen, ob der Akku immer noch das gleiche Gewicht hat. Wenn da nämlich eine Wanze drin ist, reduziert sich das Gewicht oder es ist erhöht. Ja? Und außerdem geht halt einfach der Saft schneller leer. Aber das lässt sich relativ schwer kontrollieren. Aber das Gewicht ist eine relativ zuverlässige Geschichte. Mit einem Wort, solche Smartphones oder diese Telefone sind eigentlich für politische Arbeit auf der einen Seite total praktisch, auf der anderen Seite total Mist. Ja? Und da sind wir wieder bei der Frage von Disziplin und Selbstkontrolle. Grundsätzlich diese Dinger wirklich nur dann benutzen, wenn es gar nicht anders geht. Also alles, was sich auch ohne Handys machen lässt, dann am besten ohne Handys. So, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit Demonstrationen. Vorbereitung, Demonstration, auf, das wäre sozusagen das, was wir jetzt heute machen. Auf dem Weg zur Demonstration, auf der Demonstration, Festnahme, danach und was dann eventuell folgen kann. Ermittlungsstrafverfahren, politische Strafverfolgung und eventuell ein Antrag an die Rote Hilfe, ne, also wenn man Kohle braucht. Aktueller Stand ist, dass die Rote Hilfe die Kosten für Strafverfahren übernimmt, im Umfang von 50% der Kosten. Ja, also das ist der aktuelle Stand. Ist immer abhängig davon, wie viel Geld gerade in der Kasse ist. Machst du gerade weiter? So, Vorbereitung, angemessene Kleidung, Stift, Papier, Stadtplan, Telefonkarte, Telefongeld, keine Handys oder neue Handys. Da ist vielleicht darauf hinzuweisen, dass es ab 1. Juli, also jetzt bald, eine Änderung gibt, dass nämlich in der BRD für Prepaid-Karten eine Ausweispflicht eingeführt wird. Es ist zwar überhaupt noch nicht klar, wie zum Beispiel Aldi, Lidl oder wie sie alle heißen, das umsetzen wollen. Aber es scheint relativ klar zu sein, dass diese relativ elegante Methode, die es im aktuellen Fall gibt, also laut Telekommunikationsgesetz, sind die Provider auch heute schon verpflichtet, die persönlichen Daten zu erheben. Ihr wisst aber alle, wie das ungefähr geht. Das heißt, ihr könnt euch im Prinzip im Internet einloggen, könnt irgendwelche Fantasienamen eingeben. Das Einzige, was kontrolliert wird, ist, ob die Postleitzahl und der Ort zum Beispiel und die Straße zusammenpasst. Das ist das Einzige, was kontrolliert wird. Ja? Also wenn ihr große Städte habt, Köln, München, Frankfurt, Berlin, und dann Müller, Meier, Schulze nehmt, also Namen, die in Deutschland sehr häufig vorkommen, kommt der ganz gut um die Ecke. Ne? So, ab 1.7., das ist, der Termin steht und das ist auch klar, aber es ist nicht klar, ob alle Provider, also zum Beispiel Lidl, also vor allem die Discounter, inwiefern die darauf reagieren werden. Also von Einzelnen sind wohl Überlegungen im Gang, dass sie dann aus diesem SIM-Kartengeschäft ganz aussteigen. Und anderweitig gibt es die Variante, eventuell dann über Laptops mit Gesichtserkennung, dann, wo man sich hinsetzen muss und dann faktisch seinen Ausweis in diesen Scan halten muss. Solche Geschichten sind wohl geplant. Na, aber wie das genau kommt, ist also zumindest, weil ich weiß, nicht hundertprozentig klar. Neue Handys deswegen, ne, also hat man das Problem hatten wir ja gerade, ne, also neue Handys, die man eben für schmales Geld, 25 Euro oder weniger, bei jedem großen Elektronikladen irgendwie kaufen kann und auch keine Ausweispflicht besteht. Das ist aktuell so der Fall. Ne? Wobei es beim Mediamarkt, aber den gibt es ja relativ selten, das gab es auch mal eine Zeit, da musste man, selbst wenn man ein Handy gekauft hat, einen Ausweis vorweisen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Wenn es mal passieren sollte, dass ihr überrascht werdet davon, dann sagt ihr einfach, tut mir leid, ich habe meinen Ausweis nicht dabei und geht einfach wieder. Das ist jetzt erstmal kein ganz großes Problem, das könnt ihr euch relativ elegant aus der Affäre ziehen, falls ihr hinkommt und die plötzlich dann doch einen Ausweis haben wollen, wenn ihr ein Handy kauft. Also ein SIM-Lock-freies Handy, sagt man dazu. Ne? Also eins, wo jede beliebige SIM-Karte reinstecken könnt. Ne? Ich denke, keine Adressbücher ist relativ klar. Das sind wir beim nächsten Problem, warum ihr auf keinen Fall euer Handy nehmen solltet, weil euer Handy, das benutzen die meisten Leute ja immerweise auch als Adressbuch. Ja, also diese Kontaktliste, die da drin ist, ist schon an sich eine problematische Angelegenheit. Ja, also auch deswegen bitte, wenn ihr zur Demo geht, irgendein Handy, was ihr vielleicht nur für Demos verwendet, wo auf jeden Fall keine kompromittierenden Adressen oder schon gar Adressen von Bekannten drin sind, die dann auch der Polizei bekannt wären, wenn das Handy mal abgegriffen wird. Ja? Telefonkarte, gut, das ist relativ egal, weil Telefonkabinen gibt es eigentlich nur noch relativ wenige. Ja, also die wird man im Notfall kaum finden. Ja, aber auch das ist insofern immer auch eine ganz praktische Angelegenheit, auch vorher mal zu gucken. Es gibt so Karten, da kann man herausfinden, wo in welcher Stadt noch irgendwo Telefonzellen zu finden sind. Ja? Und dazu kann man auch finden, ob diese Telefonzellen noch mit Münzen betrieben werden. Das gibt es fast überhaupt nicht mehr, weil der Aufwand für die Telekom zu groß ist. Aber Telefonkarten, das gibt es durchaus noch. Ja? Also wie gesagt, es gibt im Internet gibt es Möglichkeiten herauszufinden, wo in einer Stadt noch Telefonzellen aufgestellt sind. Ja? So, Telefongeld ist durchaus auch interessant. Wenn ihr nämlich auf der Polizeiwache seid, kann es durchaus sein, dass ihr noch mit einem alten Münzapparat konfrontiert werdet und ihr habt zwei Anrufe, die ihr machen könnt und dafür ist dann dieses Telefongeld auch nicht unpraktisch, wenn ihr es dabei habt. Ja? So, Stift und Papier, auch klar, einfach um Aufzeichnungen zu machen oder ein Gedächtnisprotokoll anzufangen. Ne? Angemessene Kleidung, auch logisch, da kommen wir später beim Thema Pfefferspray noch dazu. Ne? Also auch da ist praktisch vielleicht sowas wie Wechselklamotten dabei zu haben, irgendwie so eine Gummihaut dabei zu haben, also eine Jacke, die wirklich klein zusammengefaltet werden kann, aber aus Gummi besteht. Gibt es für relativ schmales Geld, hilft wirklich beim Pfefferspray-Einsatz ganz gut. Dann ist aber auch ganz klar, ihr braucht einen doppelten Rucksack, ja, und braucht doppelte Kleidung, ne? Also wo ihr dann diese kontaminierte Kleidung auch entsprechend reinstecken könnt. Das ist aber auch nichts Gravierendes. Also da hinten ist so ein kleiner, so ein grüner Rucksack, so ein russischer Infanterierucksack, kostet 10 Euro, kann man für so einen Zweck nehmen. Der ist nicht besonders dicht, aber für den Zweck reicht es erstmal und kostet nicht viel Geld. Ne? So, auf dem Weg zur Demonstration. Ne? Also großes Thema, Bezugsgruppe. Die Bezugsgruppe sollte sich nach Möglichkeit schon vor der Fahrt gebildet haben. Das heißt, man fährt schon als gemeinsame Gruppe zur Demo hin. Und wichtig an der Stelle, sich relativ kurzfristig immer noch Informationen zu holen. Das heißt also, wie ist der aktuelle Stand wirklich meinetwegen schon auf der Fahrt? Vielleicht irgendwie schauen, ob man über Radio oder Internet noch was an Informationen bekommt, damit man weiß, ob sich irgendwas geändert hat. Wenn man dort ankommt, meinetwegen mit dem Bus oder mit dem Zug, erster wichtiger Punkt, einfach die Umgebung beobachten. Also einfach, wie viel Polizei ist da oder wenn es eine Anti-Nazi-Demo ist, dass man schaut, sind Faschos in der Gegend oder was auch immer. Aber generell, ganz wichtiges Thema, Beobachtung der Umgebung. Weil was man auf Demonstrationen ganz häufig sieht, das Ganze entwickelt sich dann ganz schnell zu so einem Familienausflug. Das heißt, also die Leute gehen dann irgendwie lustig vor sich hin, schnattern durch die Gegend, anstatt die Gegend zu beobachten. Einfach zu schauen, wo sammelt sich Polizei, wo zieht sich Polizei zusammen oder wo zieht sie sich zurück, wo passiert irgendwas, wo tauchen irgendwelche komischen Leute auf. Ne? Also das muss man einfach dann sich überlegen, dass unter den Demonstrationen erstmal Arbeit ist, ne, wo man sich irgendwie ein bisschen drauf einstellen sollte. Beobachten der Polizei dazu gehört, wenn es irgendwelche Besonderheiten gibt. Ne, also zum Beispiel Aufkleber der Polizei, Uniformfarben, Kennungen auf den Helmen, Kennungen auf der Rückseite der Uniform, Namensschilder, falls vorhanden, oder irgendwie Namensschilder, die Auskunft darüber geben, welche Einheiten das sind. Also zum Beispiel Beweissicherungsgruppen oder irgend sowas in der Richtung. Ja? Polizeiausrüstung, ne, also auch zu schauen, sind es Polizisten mit Schilden, sind es Polizisten, die nur Schlagstöcke haben, oder was auch immer. ja, solche Dinge sich einfach einprägen. Ja, also da ist auch ganz praktisch, das gibt's, machen wir von der Roten Hilfe manchmal auch, sich vielleicht einfach mal anzuschauen, was es überhaupt an Polizeiausrüstung gibt. Dann lässt sich es nämlich einfach auch besser erkennen, wenn man es beschreiben soll. Ja? So, Ortskennzeichen, auch ganz wichtig, eigentlich nur deswegen, ne? Also ihr kommt mit dem Bus oder ihr kommt mit dem Zug irgendwo an und habt dann eine relativ feste Route, wo ihr zum Demonstrationsauftakt hinlauft, sage ich jetzt einfach mal. Ne? So, wenn ihr in einer fremden Stadt seid, merkt ihr euch im besten Fall vielleicht diesen Weg. Insofern ist es ganz wichtig, sich wirklich auch versuchen, diesen Weg einzuprägen. Ja, also gibt es irgendwelche markanten Ortskennungen oder einen hohen Turm oder irgendein Haus, was eine besondere Kennzeichnung hat. Merkt euch, versucht euch Straßennamen zu merken. Ne? Also einfach, damit ihr den Weg auch wieder zurückfindet. Immer für den Fall, dass das mit der Bezugsgruppe aus welchem Grund auch immer nicht mehr funktioniert, weil sie meinetwegen nicht mehr gibt oder weil ihr zersprengt wurdet oder was auch immer. Ja? Fluchtwegen gehört genau in die gleiche Geschichte. Das heißt also, vorher, bevor ihr losfahrt oder spätestens auf der Fahrt zum Ort des Geschehens, euch im Stadtplan alternative Fluchtwege zu suchen. Das heißt also, wenn ihr vom Bahnhof losgefahren seid und ihr wisst, es gibt eine Route, die führt zum Demonstrationsauftaktpunkt, bitte schauen, welche Alternativrouten es gibt. Na, das heißt also, wenn die blockiert sein sollte oder gesperrt sein sollte oder ihr da nicht mehr durchkommt, welche anderen Alternativen gibt es, aber auch andere Bahnhöfe in einer Stadt, also zum Beispiel kleinere Bahnhöfe, wo aber auch Züge halten, wo ihr erstmal aus der Stadt rauskommt. Na, also gangbarer Weg ist ja durchaus zu sagen, okay, ich habe einen kleinen Bahnhof in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel, ne, und fahre damit erstmal in ein nahegelegenes Dorf, damit ich erstmal aus der Stadt weg bin. Ne? Also das ist auch eine denkbare Variante. Ja? Also wichtig einfach nur, sich Alternativrouten zu denken, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Ne? Wichtig, bevor man losfährt, bitte die Ausrüstung nochmal überprüfen. Also ist das Handy da? Also sauberes Handy. Ne? Habe ich einen Ersatzakku dabei? Ne? Also es ist die Variante, dass ihr quasi während der ganzen Demo ein Aufladegerät und einen Aufladepunkt findet, ist relativ gering. Also da lohnt es sich schon mal, einen Ersatzakku mitzunehmen. Stift, Papier, Wechselklamotten, Wechselrucksack, Rucksack generell, genügend Wasser, Medikamente, die ihr vielleicht braucht und so weiter. Ne? Also da wirklich eine Checkliste machen, das gibt's, kann man sich auch schnell zusammenstellen, gibt es im Internet sehr schnell und dann wirklich schauen, funktioniert das auch. Ja? So, wenn ihr bei Veranstaltungen oder bei einer Demonstration, werden ja gerne häufig auch Funkgeräte eingesetzt. Ne? Also wenn ihr Funkgeräte einsetzt und ihr quasi ein Funkgerät in die Hand bekommt, dann ist eigentlich die wichtigste Variante, also neben, dass man das Funkgerät genau kennt und dass man das vorher mit der Gruppe trainiert hat, ne? Also dass man wirklich auch das Funken trainiert hat, dass man die Funktion des Gerätes, übrigens aller Geräte, die ihr benutzt, schon vorher trainiert hat. Sei es ein Megafon oder sei es irgendwie ein Handy oder sei es irgendwie ein Funkgerät, dass ihr vorher schon wisst, wie diese Dinger funktionieren. Ja? Aber das Wichtigste bei allen Geschichten, sei es Handy oder Funkgerät, ist, so wenig wie möglich sprechen. Ja, also das ist so mit Funkstille gemeint. Das heißt also wirklich nur dann telefonieren, nur dann funken, wenn es notwendig ist. Ansonsten einfach Ruhe wahren. Ja? So, was es auf solchen Demonstrationen immer gibt oder geben sollte, also jetzt in Hamburg ja auf jeden Fall, ne, gibt es einen Ermittlungsausschuss und die Nummer steht jetzt schon fest und das heißt, bei den meisten Demos größeren Ausmaß weiß man die Nummer schon vorher. Das heißt, diese Nummer sollte man sich irgendwie besorgen auf dem Internet und sie sich auf den Arm schreiben oder sonst wo, wo sie nicht verschwinden kann oder weiter ist. Ja? Welche Funktion hat eigentlich der Ermittlungsausschuss? Der Ermittlungsausschuss ist so eine Organisation oder so eine Struktur, die dazu dienen soll, wenn Leute auf Aktionen von der Polizei erwischt werden, verhaftet werden, aus Bezugsgruppen heraus, dass der Ermittlungsausschuss versucht, für diese Leute erstens Hilfe zu organisieren, zweitens für Leute aus den Bezugsgruppen sowas wie ein Informationsnetz aufzubauen, dass man weiß, wo Leute abgeblieben sind. Ja? Also jetzt aktuell ist es ja so, dass die in Hamburg eine Gefangenensammelstelle schon mit, ich glaube, 450 Plätzen bereitgestellt haben, neben viele andere, die so im Umland bereitgehalten werden. Und da geht es zum Beispiel darum, wenn aus einer Bezugsgruppe jemand verhaftet wird. Ne? Also erstens muss der Ermittlungsausschuss erstmal wissen, wer ist eigentlich verhaftet worden. Ne? Also da muss man eben sagen, an der Straße so und so ist eine Person verhaftet worden von einer Polizeieinheit XY. Also möglichst beim Ermittlungsausschuss keine Namen verwenden. Ne? Also das ist, meistens weiß man die Namen ja auch nicht. Ne? Also ihr kommt erstmal ganz gut ohne Namen aus. Wenn ihr aber was seht, jemand wird verhaftet oder sowas in der Richtung, dann einfach den Ermittlungsausschuss informieren. Was, wann, wo, wie viele, wer. Ja? Also an der Bergstraße ist eine Person von einer Fünfergruppe Polizei mit grünen Uniformen, mit schwarzen Aufnähern verhaftet worden, zum Beispiel. Und die Uhrzeit, ganz wichtig. Datum ergibt sich ja aus dem Tag, ist klar. Dann, wenn größere Auseinandersetzungen sind und ihr Zeit habt, dann möglichst versuchen, schon ein Gedächtnisprotokoll in dem Sinne zu machen, dass ihr euch versucht, Sachen zu merken. Zum Gedächtnisprotokoll kommen wir aber. Ne? So, das war mal gleich. Das ist eigentlich Gedächtnisprotokoll, seht ihr hier unten, ist eigentlich die üblichen W-Fragen. Personenbeschreibung, keine Tatbeschreibung, sondern einfach nur beschreiben, wenn es Übergriffe von Seiten der Polizei auf irgendwelche Leute von der Demo gibt. Ja, also um Gottes Willen keine Namen reinschreiben und auch keine Tathergänge schildern, so wie man sie vermutet oder wie ihr sie gesehen habt, sondern es geht wirklich nur darum, dass gezeigt, also sagen wir mal beschrieben wird, was an Polizeigeschichten gelaufen sind. Ne? Also keine Tatbeschreibung an der Stelle, sondern immer nur bezogen auf Aktionen der Polizei. Ne? Okay. Jo, sind wir ein bisschen genauer. Gedächtnisprotokoll haben wir hier, Ort des Geschehens. Und ganz wichtig bei dem Gedächtnisprotokoll, es darf logischerweise keine belastenden Informationen enthalten. Also man sollte jetzt nicht schreiben, mein Kumpel und ich haben dann quasi angefangen, die Tür auseinanderzunehmen und dann kam die Polente dabei. Das ist natürlich, gehört da nicht rein, ist klar. Ne? Und es sollen ausschließlich Fakten rein. Bedeutet, bitte keine Vermutungen reinschreiben, sondern das, was ihr wirklich gesehen habt. Also das ist faktisch wie eine Zeugenaussage für den Ermittlungsausschuss, könnte man grob sagen. Ja? Auch wichtig, beim Versenden per E-Mail solltet ihr unbedingt Verschlüsselungstechniken benutzen. Also der Standard ist, dass man das zum Beispiel über den Anwalt an den Ermittlungsausschuss weitergibt oder der Anwalt bekommt das Gedächtnisprotokoll. Und ansonsten, wie gesagt, wenn per Mail, dann verschlüsselt. Also der Ermittlungsausschuss hat ja so eine Infrastruktur, das heißt, es ist kein Problem, dem Ermittlungsausschuss ein verschlüsseltes Gedächtnisprotokoll zu schicken. Praktischer ist es wahrscheinlich, wenn man direkt das persönlich irgendwie abgibt. Ja? Okay. Ja, so, da ist man so ein bisschen kurz gesagt. Ne? Was ist passiert? Mindestens 3 Polizisten aus der ersten Reihe sprühten mit Pfefferspray in die Menge und zwar gezielt auf Kopfhöhe. Ne? Das ist deswegen wichtig, ne? Also um einfach später, wenn es juristische Auseinandersetzungen gibt, eben auch was gegen die Polizei in der Hand zu haben. Ja, das ist der Hintergrund eines solchen Gedächtnisprotokolls. Ja, deswegen auch wichtig, gezielt auf Kopfhöhe. Ja? Zum Pfefferspray kommen wir auch gleich noch. Wer wurde verletzt? Wir haben sofort die Augen gebrannt. Also in dem Fall ist die Person selber betroffen gewesen. Ja, wer wurde festgenommen? Ich wurde durch 2 nicht gekennzeichnete Beamte in blauer Uniform zu Boden gestoßen und mit Kabelbindern gefesselt. Genau. Ja, also da ist jetzt nichts Belastendes, sondern es ist einfach nur geschildert, was passiert ist. Ja? In diesem Sinne weiter, ist klar. Ne? So, alles klar. Das hinten dran, die Lageeinschätzung, die gehört eigentlich an den Anfang eines solchen Berichtes, damit nämlich der Ermittlungsausschuss oder eventuell ein befreundeter Rechtsanwalt sich ein Bild machen kann von der allgemeinen Situation. Also, wenn ich dann zum Beispiel schreibe, Polizei hat schon die ganze Zeit provoziert. Was steckt hinter dieser Formulierung? Da steckt einfach dahinter, wenn es zu juristischen Auseinandersetzungen kommt, dann geht es immer um den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Ja? Also natürlich sind Gedächtnisprotokolle kein amtliches Dokument, das ist ja logisch. Ja? Weil wenn irgendwie 100 Leute ein Gedächtnisprotokoll geschrieben haben, mit dem drin steht, dass an der Bergstraße die Polizei ständig provoziert hat und völlig unmotiviert Pfefferspray eingesetzt hat, dann kann man das zumindest juristisch verwerten. Das ist keine Grundlage für irgendeine Garantie für irgendwas, aber es ist eine Voraussetzung für eine juristische Auseinandersetzung, die meistens im Nachgang einer Demonstration läuft. Das ist der Hintergrund von solchen Formulierungen, dass man einfach den Leuten, die sich damit beschäftigen, also meistens Rechtsanwälte oder Leute vom Ermittlungsausschuss, eine Möglichkeit gibt, die Lage vor Ort irgendwie einschätzen zu können. Ja? Also Lagebericht ist natürlich, ich habe ja vorhin gesagt, nur Fakten, das ist natürlich dann ein bisschen kompliziert, ne? Aber da schildert ihr natürlich euren Eindruck, aber der sollte natürlich möglichst auch versuchen möglichst realistisch zu sein. Ja? Also nichts vergrößern oder verkleinern. So, bei Übergriffen, wir haben jetzt gerade eben die Situation einer Verhaftung, bei Übergriffen durch die Polizei keine Panik, tief Luft holen, ist ja leichter gesagt als getan in dem Fall. So, sich mit anderen organisieren. Also was es ganz häufig gibt, ist natürlich, dass Polizei bewusst Leute versucht auszugreifen. Ja? Also das sind dann meistens so Polizeieinheiten, die eben keine Schilde haben, sondern eben meistens nur Schlagstöcke, ja? Weil die Schilde wären in dem Zusammenhang einfach zu hinderlich, deswegen haben die keine. Ja, also deswegen auch vorher beobachten, gibt es zum Beispiel in der unmittelbaren Umgebung des Demonstrationszugs, gibt es Umgruppierung der Polizeikräfte. Dass zum Beispiel Bereitschaftspolizei mit Schilden ersetzt wird durch Polizei, die zwar weniger sind, aber keine Schilder haben, aber jetzt plötzlich eine andere Uniform haben und eine andere Form von Schlagstock benutzen. Ja? Dafür einen Blick zu entwickeln. Das geht aber nur, wenn man darauf achtet. Ja? Wenn ihr den Eindruck habt, dass sich da was zusammenbraut, dass also Leute bewusst rausgegriffen werden sollen, also zum Beispiel gerne Leute, die das Megafon haben, die erwischt es manchmal. Ja? Oder Leute, die Parolen aus der Menge herausrufen, erwischt es manchmal. Ja? Oder Leute, die Fahnen zum Beispiel tragen. Ne? Wenn man irgendwie Ketten hat und Finger hat bei bestimmten Demonstrationsformen, dann wird ja gerne mit Farbcodes gearbeitet. Solche Leute sind sehr gefährdet durch Polizeiübergriff. Ja, und da gilt es in dem Fall, Ketten bilden, also erstmal zu verhindern, dass die Person eben erwischt wird. Das funktioniert aber eigentlich nur dann, wenn man gute, funktionierende Bezugsgruppen hat. Ja? Also dass man nicht jetzt irgendwie anfängt, Provokateure in den eigenen Reihen, die man nicht kennt, irgendwie auch zu schützen, weil man ja manchmal gar nicht weiß. Deswegen ist es schon wichtig, dass die Blöcke auch gut organisiert sind und wenn die Polizei rein will, dann eben Ketten bilden, also sich unterhaken und dann, wenn notwendig, entweder einen geordneten Rückzug zu organisieren. Geordnet heißt, dass eben nicht in Panik weggerannt wird und eben die Langsamsten liegen bleiben und dann von der Polizei eingesackt werden, sondern der Versuch muss sein, geordnet sich zurückzuziehen und zu verhindern, dass die schwächeren Leute in dem Block Opfer der Polizei werden. Das ist der Sinn und Zweck eines solchen geordneten Rückzugs. Ja, das gleiche Richtung schützt dich und andere. Also wenn ihr merkt, jemand sackt zusammen, dann wäre es ganz praktisch, Hilfe zu organisieren und die Person versuchen mitzunehmen. Ja? So, beobachtet genau das Gedächtnisprotokoll. Ihr merkt, dieses Gedächtnisprotokoll kommt immer wieder, weil es ist für euch eine Möglichkeit, einfach sich nochmal zu rekapitulieren, was es an Geschichten gegeben hat. Und das ist später, wenn es juristische Auseinandersetzungen gibt, die entweder euch oder andere betreffen, nochmal von ganz großer Bedeutung. So, bei Verletzungen, erste Hilfe. Also da ist es wirklich ganz praktisch, wenn ihr regelmäßig sowas wie erste Hilfe macht. Also selbst wenn es irgendwie nur so ein gartlicher roter Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz, Malteser oder was auch immer ist. Es gibt manchmal, gibt es so von Demosanis, gibt es so taktische Erste Hilfe. Die gibt es manchmal auch, aber diese Kurse sind meistens sehr selten und vor allem meistens in großen Städten. Ne? Es gibt eventuell, das weiß ich aber noch nicht so genau, ob das klappt, dass wir von der Roten Hilfe aus versuchen wollen, so eine taktische Erste Hilfe mal zu organisieren. Also es ist eine Erste Hilfe, die eben zwar auch den Rautec-Rettungsgriff macht, aber eben sehr spezifisch auf Demo-Geschichten. Ja? Das werden wir jetzt gleich noch beim Pfefferspray sehen, was das bedeutet. So, Absicherung gegen Greiftrupps ist klar. Ne? Also das heißt, wenn jemand behandelt wird durch Demosanis oder durch andere Leute, dann soll das natürlich, müsst ihr trotzdem die Polizei im Auge behalten. Also die nehmen ja keine Rücksicht drauf, dass da jetzt jemand verletzt ist. Also bitte die Versorgung von Verletzten auch ein Stück weit absichern, Leute dazu bringen, die Polizei im Auge zu behalten. Dann selbstständiger Transport zum Arzt oder Krankenhaus, wenn das irgendwie geht. Ja, und auch während der Fahrt mit den Sanitätern nicht sprechen. Weil Feuerwehr, Sanitäter und Polizei sind eigentlich so eine Clique, kann man sagen. Das sind nämlich sogenannte Bossbehörden, also Behörden für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das heißt, die hängen ziemlich eng zusammen und da müsst ihr eigentlich davon ausgehen, dass es da auch einen engen Informationsaustausch gibt. Also jetzt nicht anfangen, mit den Rettungssanitätern da große Geschichten auszutauschen. Ja? Keine Angaben zum Ablauf des Geschehens und wenn im Krankenhaus dann quasi was verlangt wird, also eine Krankenkarte logischerweise, da stehen ähnliche Daten drauf wie in eurem Personalausweis und das ist auch das, was ihr letztlich, das was ihr zu erkennen geben müsst, aber ist auch das Einzige. Ja, also ihr müsst nur das an Informationen preisgeben, was letztlich in eurem Personalausweis drinsteht. Ja, und das ist auch etwa das, was in der Krankenkarte drinsteht. Ja? Okay. So. Bei Verletzungen, na, sind wir wieder beim Ermittlungsausschuss. Wir hatten ja vorhin die Situation, jemand wird vielleicht verhaftet, aber bei Verletzungen, also wenn die Person sich selber nicht mehr artikulieren kann, dann Namen und Ort rufen, also auch wenn man selber zum Beispiel verhaftet wird, also Richtung Block rufen. Ne? Mitteilung an den RA, das kann man ja meistens selber nicht mehr machen, ja, sondern das muss halt irgendwie aus dem, muss jemand anders machen. Ruhe bewahren, keine Aussagen, nach der Freilassung beim RA melden. Das ist ganz wichtig, damit der RA nämlich überhaupt so eine Regelung hat und sagen kann, okay, wir haben jetzt, also es gab eine Information, Person A ist eingefahren, dann muss man ja irgendwie einen Rechtsanwalt organisieren und wenn da jetzt mal von der Größenordnung 450 Plätze in dieser Gefangenensammelstelle ausgeht, so viele Rechtsanwälte gibt es einfach gar nicht, die man da so regelmäßig hinschicken kann. Das heißt, der Ermittlungsausschuss ist sehr darauf angewiesen, immer auch eine Rückmeldung zu kriegen, wann Leute auch wieder rauskommen, damit man das von der Liste streichen kann und dafür brauche ich zum Beispiel schon mal keinen Rechtsanwalt mehr. Ja? Deswegen ist ganz wichtig, bitte, wenn ihr rauskommt aus einer Verhaftung, dann bitte sofort beim RA melden und sagen, man ist raus. Ja? So, an der Stelle Namen und Ort rufen. Das, naja, das kann man sagen, ist auch ein, man, die ganze Zeit sagen wir immer, man soll irgendwie nichts sagen. Na gut, an der Stelle ist es halt irgendwie mal notwendig. Ne? Also, weil, wenn jemand an den Ermittlungsausschuss irgendwas weitergeben soll, dann muss er ja irgendeine Information haben. Ja, wenn er jetzt nur schreibt, Gießen, Bergstraße 1, 14.15 Uhr, gut, wenn aus Gießen jetzt irgendwie ganz viele da sind, kann man da relativ wenig machen. Dann spätestens, wenn man dann einen Rechtsanwalt hinschicken muss, dann sagt der Gießen. Dann sitzen da 20 Leute aus Gießen, dann ist immer noch nicht klar, wer war jetzt eigentlich der, der gemeint ist. Deswegen müsste an der Stelle leider irgendeinen Namen rufen, ja, zur Identifizierung. Genau, und da gilt auch wieder das übliche Gedächtnisprotokoll, auch wenn ihr in einem Polizeigewahrsam wart. Ja? So, da sind wir beim Pfefferspray, weil das in letzter Zeit einfach immer wieder eine große Rolle spielt und weil die Polizei sehr extensiv davon auch Nutzen zieht. Also seit 1999 haben sie dieses Einsatzmittel quasi drin und seit der Zeit wird es im Prinzip auch genutzt. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass, gut, spielt jetzt für die Jüngeren unter euch bestimmt auch keine Rolle mehr, weil er mit CS-Gas wenig zu tun hatte, weil CS-Gas und CN-Gas, das war das klassische Tränengas. Das ist chemisch gesehen was ganz anderes als dieses sogenannte Pfefferspray. Ja, also CS und CN-Gas waren... Ganz kurze Anmerkung dazu. Der ist aktuell, weil gerade diese Tränengasgranaten doch wieder eingebaut werden. Ne? Genau. Also machen wir das mit CN-CS-Gas auch. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Substanzgruppen war, dass das CN-CS-Gas war in Teilen wasserlöslich. Ja, das heißt, man konnte es mit Wasser bekämpfen. Ja, also man konnte es aus den Augen spülen, man konnte es irgendwie von der Haut runterwaschen und so weiter. Und das war einfach ein wesentlicher Grund. Das war relativ einfach zu handeln. Ja, auch nicht ganz einfach, aber einfacher als dieses Pfefferspray, was von seiner chemischen Orientierung her nur fettlöslich ist. Das heißt also, sich im Wasser überhaupt nicht löst. Na, die einzige Chance, die ihr habt, wenn ihr meinetwegen Pfefferspray abbekommen habt, ist, dass ihr versucht, durch mechanischen Druck, also durch eine Spritzflasche zum Beispiel, aus dem Augen das Pfefferspray zu verdrängen. Also ihr wascht das Molekül quasi ab, ja? Aber es löst sich nicht. Es ist nur der Versuch, es durch Druck der Wassermoleküle quasi hier rauszutreiben. Ja? Das ist kein Lösungsprozess in dem Sinne. Und ihr merkt auch allein der Formulierung, das kann ziemlich schief gehen, wenn ihr eine volle Ladung abbekommen habt, weil das löst sich einfach nicht im Wasser und lässt sich davon einfach nicht so besonders beeindrucken. Ja? Jetzt einfach mal so von der, was ich erwarten könnte. Ja? Also im Normalfall ist es so, dass nach 10 bis 20 Minuten sollten die Symptome eigentlich abklingen. Ne? Nach 45 Minuten ist es eigentlich so, dass ihr selbst, wenn ihr noch Symptome hättet, sie gar nicht mehr spürt, weil diese Schmerzrezeptoren nach 45 Minuten irgendwie keinen Bock mehr haben und erstmal Regenerationszeit brauchen. Und es gibt verschiedene Aspekte. Augen sind ganz blöd, ne? Weil im Prinzip schwillen die Augen an und ihr seht dann irgendwie nichts mehr. Ja? Der Tränenfluss wird angeregt, da seht ihr dreimal nichts. Also ihr habt dicke Augen und es kommt ständig Tränenflüssigkeit raus. Das heißt, ihr habt kein scharfes Bild mehr. Ja. Haut, Entzündungsreaktionen, intensive Hautrötung, Schwellungen, es brennt und juckt extrem. Und das ist leider von Person zu Person wieder sehr unterschiedlich. Es gibt einfach Leute, die reagieren auf dieses Zeug einfach nochmal extremer. Ja, also mal Tipp, sowohl Leute, die Asthma haben oder Leute, die generell zu irgendwelchen allergischen Reaktionen neigen. Die neigen meist auch in dem Zusammenhang nochmal zu überschießenden Reaktionen. Das heißt also, die sind noch stärker betroffen als Leute, die meinetwegen keine Allergie haben oder so. Ne? Auch Asthmatiker, aber ich glaube, das ist genauso ein Punkt, wenn ihr Asthmatiker seid, nehmt bitte euer Asthmaspray mit. Ja? Also das ist ja generell, das war so Stichwort vorher, nehmt Medikamente mit, die ihr dringend chronisch braucht. Ja? Weil dieser Pfefferspray kann schlicht und ergreifend einen Asthmaanfall auslösen. Und wenn ihr dann dieses Asthma-Spray nicht dabei habt, dann wird das ganz schön übel. Ja? Also ganz, ganz wichtig für Leute, die Asthmatiker sind, Asthma-Spray in ausreichender Menge dabei haben, weil auch durch Aufregung kann so ein Asthma-Anfall ausgelöst werden, aber Pfefferspray neigt sehr stark dazu, bei Asthmatikern so einen Anfall auszulösen. Ne? So, dann, was man immer hat, es gibt Beklemmungsgefühle und Orientierungslosigkeit, das kommt meistens dadurch, dass man einfach nichts mehr sieht. Ja? Wenn man das Zeug verschluckt, ne, also ganz übler Fall, es gibt ja einmal gibt's Nebel und es gibt solche Strahlen, ne, also so konzentrierter Strahl von diesem Pfefferspray, oder es gibt einfach Nebel. Ne, also wenn ihr aber so ein Spray, also so einen Strahl abkriegt in den Mund zum Beispiel und ihr verschluckt das aus Versehen, habt ihr natürlich eine ganz üble Situation, dass nämlich die Speiseröhre verätzt wird und da könnt ihr davon ausgehen, dass ihr meistens ein Erbrechen bekommt und eben auch massive Übelkeit mit Kopfschmerzen. Ja? Also das nur mal so als Orientierung. Also da wirklich gucken, den Mund zulassen und nicht nur aufmachen, das ist ganz wichtig. Und dann kommt eben zum Tragen, Schutzbrille kann wichtig sein dabei zu haben. Schutzbrille kann einfach sein, so eine Klarsichtbrille, die ihr beim Baumarkt bekommt, mit so einem Gummizug hin. Das kann durchaus wichtig sein. Ob das Vermummung ist, ist so eine Preisfrage. Na, es gibt die meisten Richter sagen nö, ne? Also weil es halt einfach eine durchsichtige Brille ist, die nur so ein Glasband hinten hat. Für Brillenträger ist es eh egal, ne? Also weil die haben ja eh eine Brille, die können das sagen, es ist so eine Schutzbrille, die ich überziehe, damit das Glas nicht kaputt geht. Alles eine Grauzone, aber immer noch besser, als das Zeug direkt in die Augen zu kriegen. Also da ein kleiner Tipp, Baumarkt, also Klarsichtbrillen, die wirklich hier so abschließen, mit Gummiband hinten. Ne? Also die sind erstmal für den ersten Zweck ganz hilfreich. Ja? Weil ihr merkt, es kann schon sehr unangenehm werden. Ja, wie kriegen wir das ganze Zeug wieder raus? Und dann wissen wir jetzt, okay, also im Gegensatz zu NCS-Gas hilft uns die übliche, aus dem Chemielabor bekannte Wasserspritzflasche. Oder es gibt auf Laborbedarf, gibt es Augenspülflaschen. Ja, das sind solche Dinger, die sind so groß ungefähr, haben so eine etwas vertiefte Öffnung, die man direkt ans Auge drücken kann und dann so und so drücken. Ne? Das heißt also so, dann drückt das hier rein und dann läuft das so raus. Ja? Also Laborbedarf, Augenwaschflaschen nennen die sich auch ganz offiziös. Macht wie gesagt bei CNC. Ja? Ich wollte auch über eBay oder Apotheken. Genau. Also eBay ist ehrlich gesagt das Billigste, würde ich vermuten. Ne? Also wenn das richtig über Laborbedarf ist, ist das relativ teuer. Ja, also weil sich das teuer bezahlen lassen einfach. Ne? Das ist aber nur eine Plastikflasche mit einem speziellen Aufsatz. Ne? Also Spritzflasche ist ganz sehr wichtig, und zwar, weil ihr mit einer Spritzflasche im Zweifelsfall höheren Druck produzieren könnt. Also das sind diese Laborflaschen, wo ihr drauf drückt, mit so einer zulaufenden Spitze. Da habt ihr mehr Druck. Das, wie gesagt, bei dem Verdrängen kann das auch wichtig sein bei Pfefferspray. Ja? Und wie kriegen wir das raus? Es ist also fettlöslich. Es gibt so Babytücher, die gibt es einfach zur Babypflege. Und es gibt auch alkoholgetränkte Pads. Ja, die sind auch eigentlich zur medizinischen Wundreinigung gedacht. Da müsst ihr euch überlegen, da braucht ihr wirklich relativ viele davon, weil diese Pads sind zwar getränkt, meistens mit Ethanolalkohol, 70%, das ist auch okay, so viel muss es auch sein. Ja. Wenn ihr das Ganze anders machen wollt, nehmt ihr eine Flasche mit Ethanolalkohol einfach mit, ne? Also, und nehmt einfach ein Tuch und schüttelt das da drauf. Ne? Das geht auch, ne? Aber wie gesagt, weil das die beste Methode, weil dann habt ihr auf einen Schlag relativ viel Alkohol, das Zeug relativ zuverlässig löst, aber ansonsten gibt es solche Babyöltücher und da steht extra dabei, das müsst ihr euch auch überlegen, 10x10 cm, das ist auch relativ wichtig, weil diese Tücher sind ja relativ klein, ja? Und 10x10 cm ist auch relativ klein. Wenn ihr jetzt anfangt, großflächig mit so einem Tuch zu arbeiten, dann habt ihr einfach eine relativ hohe Konzentration von diesem Pfefferspray, von der Substanz, habt aber nur relativ wenig Lösungsmittel. Das heißt, das Risiko besteht, ihr verwischt jetzt alles nochmal zusätzlich. Also wenn ihr hier getroffen seid, ja, und ihr fangt jetzt an, großflächig da zu reiben, ist das Risiko, dass ihr eigentlich jetzt dieses Pfefferspray in Regionen verbreitet, wo es eigentlich gar nicht hin soll, wo es auch vorher gar nicht war. Ja? Deswegen ist der Hinweis, immer relativ kleine Flächen, kleine Quadrate abdecken und immer zuverlässig schauen, ob es auch wirklich weg ist. Und dann lieber langsam, so langsam, ich meine, zugegebenermaßen die Person ist unter Stress natürlich, aber da hilft es wirklich relativ langsam die Sache anzugehen und lieber diese Substanz zuverlässig abzuwischen, anstatt sie großflächig zu verteilen. Ja? Deswegen, das kann man aber wirklich auch in jeder Drogerie sich beschaffen, das Zeug. Und wie gesagt, diese Alkoholgetränke-Pads gibt es bei Apotheken. Ja? So, genau. Und dann auch nochmal wichtig, haben wir gesagt, das ist Entzündung und es rötet und ist alles irgendwie doof. Wasser hat einen Vorteil dabei, es kühlt einfach. Ne? Das heißt also, die Variante wäre, erstmal versuchen, die Substanz abzuwischen, also zu lösen, abzulösen, ja, mit einem fettlöslichen Lösungsmittel irgendeiner Art. Dann keine Seifen, wenn es geht, ne? Also keine Seifen aus diesen Spritzteilen da, die ihr kennt, also Flüssigseifen sind da eher falsch. Also wenn ihr Seife überhaupt einsetzen wollt, dann eher Kernseife, also so ganz klassische Seife, ja? keine Flüssigseifen. Dann im Abschluss nach diesem Lösungsprozess, ja, 10-15 Minuten auf jeden Fall einfach großzügig Wasser über die Stelle einfach drüber laufen lassen, wenn das irgendwie geht. Ja? Aber auch da müsst ihr halt einfach ein bisschen gucken, weil die Person sollte dann nach Möglichkeit auch aus dem Gestehen rausgezogen werden und irgendwie hin, wo man auch an große Mengen Wasser drankommt, weil das Problem ist, wenn ihr dann jetzt irgendwie eine ganze Spritzflasche dafür verbraucht, eine Person zu behandeln und nebendran liegen noch 3-4 andere, na, dann müsst ihr halt einfach das Wasser auch ein bisschen rationieren und schauen, wo es am wichtigsten eingesetzt wird. Ja? Okay, ich mach's noch gerade weiter. So, das sind jetzt irgendwie mal die üblichen Geräte, die eingesetzt werden bei der Polizei. Also ist auch ganz einfach, Reizstoff-Sprühgerät, Version 1, 2, 3 und 4. Ja, also ich habe hier jetzt mal versucht, was zusammenzustellen. Einsatzreichweite seht ihr ja bei diesem RSG4, das ist das neueste Modell oder eines der neueren Modelle. Das geht bis zu 7 Meter. Dann habt ihr Sprügeldurchmesser, ist bei dem neueren Gerät bis zu 40 cm, also das ist schon einiges. Ja? Dann hier Mindestzahl von Strahlenstößen, die sie machen können. Ne? Das wird also per Pumpverfahren gemacht. 11 Stück bei dem neueren, 20-60 ml, die Standardmenge bei dem RSG4 sind 30 bis 40 ml. Ja? Genau, ja. Das RSG2 wird er bestimmt nicht mehr sehen, aber irgendwie eins von den beiden ist standardmäßig im Einsatz. Ja? Und wird einfach am Gürtel, da seht ihr ja so Gürtelclips dran, die werden einfach am Gürtel dann getragen. Ne? Okay. Ich habe auch noch eine Frage zum Flaschen. Also man kann es mit Öl wegmachen, aber irgendwie reagiert es mit Sonnencreme? Also Sonnencreme ist blöd. Ja? Also, weil das Problem ist einfach, also alle Cremes sind Emulsionen. Ne? Das heißt, die bestehen aus Wasser und Fett. Das heißt, ich habe da eher das Problem, dass das keine richtige Lösungseigenschaft hat, ne? Sondern das Wasser, was in der Creme drin ist, auch dafür sorgt, dass dieses Pfefferspray nicht wirklich gelöst wird. Und das, sondern ich verteile es einfach eher großzügig. Ja? Also es geht wirklich darum, also wenn, dann reines Öl zu nehmen. Ne? Also das heißt, theoretisch könntet ihr auch Olivenöl nehmen oder Sonnenblumenöl, das geht theoretisch auch. Ne? Aber in dem Zusammenhang, ja. Aber es muss halt wirklich reines Öl sein. Ne? Also es geht darum, dass es eine reine fetthaltige Substanz ist, die flüssig sein muss, damit es überhaupt lösbar ist. Ne? Und da ist dieses Babyöl, scheint irgendwie eine ganz praktische Variante zu sein, weil es sehr dünnflüssig ist und sich leicht verteilen lässt. Und leicht verteilen heißt, dass es eben auch die Substanz leichter aufnimmt, als wenn ich jetzt meinetwegen Olivenöl nehme, was eher sehr zähflüssig ist. Das ist eigentlich der Hintergrund dafür. Ja? Wie ist es eigentlich mit Kontaktlinsen? Zu Hause lassen. Also lieber eine Brille benutzen anstatt Kontaktlinsen. Na, die Brille ist dann vielleicht kaputt, aber Kontaktlinsen können halt wirklich, wenn man einen Schlag zum Beispiel aufs Auge kriegt, können die halt im Glaskörper unheimliche Schäden anrichten. Und klar, wenn man Pfefferspray reinkriegt, eine Katastrophe. Ne? Weil das kriecht natürlich dann hinter die Linsen ganz gerne. Ne? Also der ganz wichtiger Tipp, also wenn ihr zur Demo fahrt, bitte Kontaktlinsen zu Hause lassen und einfach eine Brille nehmen. Ja? Also wenn man eine hat. Wenn ja, dann ja, muss man halt Kontaktlinsen nehmen, ist klar. Aber. Ja, aber Kontaktlinsen jetzt ohne Scheiße. Also sind bei Demonstrationen wirklich sehr, sehr problematisch. Ne? Also weil, wenn dann irgendwas passiert, sitzt das Glas oder der Kunststoff, was auch immer, sitzt der direkt auf dem Glaskörper drauf. Ne? Und das ist natürlich, wenn es einen Schlag gibt oder irgendwelche Substanzen da drauf kommen, ist das natürlich nochmal doppelt dran. Blöd. Ne? Also ich glaube, das ist unmittelbar einsichtig. Das wäre eher so der Tipp, dann, wenn es geht, eine Brille zu benutzen oder so. Jo, Festnahmen. Bei uns geht es jetzt erstmal darum, denke ich, eine vorläufige Festnahme. Also wir gehen jetzt mal von der Demonstration aus. Also es liegt gegen euch kein Haftbefehl vor. Also wenn nämlich gegen euch ein Haftbefehl vorliegen sollte, wäre es natürlich doof, auf eine Demo zu gehen. Deswegen wäre da der Rat, dann doch nicht auf eine Demo zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt mal von der vorläufigen Festnahme aus. Ne? Also, vorläufige Festnahme. Passiert gerne logischerweise auch Demos. Indem es spätestens innerhalb von 48 Stunden, das ist wirklich 48 Stunden, einem Haftrichter vorgeführt werden. Alles andere ist sozusagen Polizeigewahrsam im Vorfeld. Und dieser Haftrichter prüft die Haftgründe. Und es gibt, hier habe ich die aufgeschrieben, die Fluchtgefahr, ganz klar. Fluchtgefahr liegt meistens dann nicht vor, wenn ihr einen festen Wohnsitz und eine feste Arbeitsstelle vorweisen könnt. Ja? Den meisten reicht das schon, also wenn es vorläufige Festnahmen sind, wenn ihr quasi einen Wohnsitz habt auf eurem Ausweis, ist ja irgendwie klar, ne? Und wenn ihr einen festen Arbeitsplatz angeben könnt und sagen könnt, okay, ich bin Angestellter seit 10 Jahren, bla bla oder sowas in der Richtung. Ne? Also Fluchtgefahr, einfach jemand verschwindet einfach aus dem Zugriff der Organe. Dann Verdunklungsgefahr. Verdunklungsgefahr hört sich ein bisschen lustig an, aber heißt einfach, dass ihr zum Beispiel Beweismittel wegschafft. Ja, also wenn irgendwas passiert ist und ihr habt meinetwegen vermeintlich irgendwas getan, dann ist die Vermutung, ihr schafft dann Beweismittel weg. Also zum Beispiel Knüppel, wenn es Schlägerei gegeben hat. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Flyer, Dokumente oder sowas. Das meint man mit Verdunklungsgefahren. Also Verdunklungsgefahr heißt Wegschaffen von Beweismitteln. Ja? Schwere der Tat. Ich glaube, das ist auch relativ einsichtig. Na, also es gibt bestimmte Katalogstraftatbestände. Ab da wird jeder Haftrichter automatisch einen Haftbefehl ausstellen. Das ist einmal Mord, Totschlag, Völkermord und Terrorismus. Das heißt, alles, was in dem Bereich Paragraf 129, 129a und 129b verortet ist. Na, also terroristische, also kriminelle Vereinigung, terroristische Vereinigung, ausländische terroristische Vereinigung. Ja. Also da wird jeder Haftrichter auf jeden Fall, er muss einen Haftbefehl erlassen. In solchen Fällen. Ne? So, und ansonsten, wenn das alles gut geht und der Haftrichter sagt, nö, ist nicht, dann kommt es zur Freilassung. So, dann haben wir gesagt, okay, man wird ja irgendwann mal auch festgenommen, also das wäre der Bereich vorläufige Festnahme. Und das ist auch schon so eine schwierige Situation, weil es darum geht, sich da auch richtig zu verhalten. Auf der einen Seite beobachtet alles, also auch da wieder Polizeiuniform, welche Polizisten sind daran beteiligt, sprich mit anderen Gefangenen über deren Rechte. Also wichtig an der Stelle ist zu sagen, sich darüber, also dass auch Gefangene, die in einer solchen grünen Minna oder wie auch immer sitzen, dass das ja nicht unbedingt eure Freunde sind. Das sind ja durchaus Leute, die auch von der Polizei bewusst da reingesetzt werden, also deswegen auch ganz wichtig. Gerne mit den Leuten, die im Gefangenentransport drin sitzen, einfach sagen, hey Leute, ihr habt die und die Rechte und es gibt einen Ermittlungsausschuss, da könnt ihr euch hinwenden. Also das ist ja erstmal alles völlig okay, ne? Und da könnt ihr auch jedem was darüber erzählen. Wichtig auch an der Stelle, die Leute darauf hinzuweisen, dass man erstmal die Aussage verweigern sollte und auch kann. Das heißt also, alles, was über die Einträge in euren Personalausweis hinausgeht, könnt ihr erstmal sagen, nichts sagen. Ne? Ganz wichtig, kein Wort über die Ereignisse, also egal warum die vorläufige Festnahme stattgefunden hat. Es ist ganz wichtig, auch beim Gefangenentransport, auch mit den anwesenden Leuten, natürlich nicht über irgendwelche Ereignisse zu reden. Ja, also so nach dem Motto, ja, warum bist denn du hier? Ja, also warum bist du hier und wir waren doch jetzt da an diesem Zaun da, hast du denn da auch was mit zu tun? So, also, ne? Also es gibt ja immer so Varianten, jemanden in ein Gespräch zu vermitteln oder zu verwickeln und an der Stelle einfach ganz konsequent sagen, du, kann ich dir nichts zu sagen, aber denk bitte dran, dass du nichts sagen musst, wenn du jetzt zur Polizei kommst. Also das wäre so die übliche Variante. Ne? So, was wichtig ist, tauscht Namen und Adressen aus, weil das nach Möglichkeit an den Ermittlungsausschuss gehen soll. Auch klar, der als erster rauskommt, informiert dann eben den Ermittlungsausschuss eben nicht nur darüber, dass er selber raus ist, sondern dass vielleicht noch jemand anderes eben noch drin ist. Deswegen auch Austausch von Namen und Adressen. Das ist ja nochmal eine ganz typische Variante, wenn man eine vorläufige Festnahme hat. Nur Angaben zu Personen, das ist eigentlich alles das, was da drin steht. Ne? Name, Vorname, Meldeadresse, also allgemeine Berufsbezeichnung. Also ihr müsst irgendwie nicht sagen, es reicht völlig zu, wenn ihr sagt, ich bin Angestellter oder ich bin Arbeiter oder ich bin dies oder das, Student oder Schüler oder wo immer. Das ist die allgemeine Berufsbezeichnung, Geburtsdatum, im Ort, Staatsangehörigkeit. Also alles das, was im Prinzip auch auf diesem Ausweis draufsteht. Ne? Recht auf 2 Telefonate, das hatten wir schon. Bei Verletzungen verlangt ein Arzt und ein Attest. Ja, also ob sie das dann auch wirklich realisieren, ist scheinbar nochmal dahingestellt. Aber wichtig ist, dass ihr darauf besteht, dass das auch zu Protokoll genommen wird. Also dass, wenn ihr verletzt seid, besteht darauf, dass ein Amtsarzt euch untersucht und dass ein entsprechendes Attest erstellt wird. Ja, aber wichtig an der Stelle, das gilt generell für dieses ganze Verfahren, an keiner Stelle müsst ihr irgendwas unterschreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? So, nach der Entlassung dann natürlich nochmal den eigenen Arzt drüber gucken lassen, ne? Also weil man, häufig gibt es ja da enorme Diskrepanzen zwischen dem, was der Amtsarzt feststellt und das, was der eigene Arzt vielleicht feststellt. So, Beschädigung persönlicher Dinge oder quasi Beschlagnahmung persönlicher Dinge, eine schriftliche Bestätigung verlangen und die auch nicht unterschreiben. Ja? So, wenn es dann zur erkennungsdienstlicher Behandlung kommt, das werden zunächst mal Fotoaufnahmen, also Fotografie, Videografie, Fingerabdrücke sein, das ist an der Stelle meistens noch keine DNA-Annahme, kann aber auch sein. Ja? Da kommen wir aber später noch dazu. Na, also auf jeden Fall Widerspruch einlegen und diesen Widerspruch protokollieren lassen. Warum das? Das hat auch wieder eine juristische Bewandtnis, weil wenn es später zu einem Prozess oder in irgendeiner Form zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, ist es wichtig, dass ihr dokumentieren könnt, dass ihr mit den erkennungsdienstlichen Maßnahmen nicht einverstanden wart. Das hat zum Beispiel auch was mit Löschfristen zu tun, also bei DNA-Annahme zum Beispiel. Das hat was damit zu tun, dass die Fingerabdrücke auch wieder gelöscht werden. Also ob sie dann das machen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest jetzt vom juristischen Prozedere ist wichtig an der Stelle, dass ihr zu erkennen gegeben habt, ihr wollt das nicht. Das ist ganz wichtig. Ne? Also nichts unterschreiben. Ne? So, im Verhör, das ist auch... Das kann euch ja trotzdem passieren, das heißt in jeder Situation, also auf der Fahrt in die Polizeistation, auf der Polizeistation, in der Gefangenensammelstelle, kann euch passieren, dass euch Polizisten ansprechen mit dem Versuch, euch irgendwas zu entlocken. Ja, also ich verweigere die Aussage, das ist, sagen wir mal, der übliche Trick, also das ist ganz einfach, aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht ganz gut, so ein paar Sachen zu wissen. Also guter Polizist, böser Polizist, ich glaube, das ist relativ klar. Ne? Also das heißt, es schreit euch jemand an und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, irgendwie eigentlich ist mein Kollege heute gerade schlecht drauf. Ja? Was bei der deutschen Polizei relativ üblich ist, das ist die sogenannte Reitmethode, Verhaltensanalyse-Interview, und basiert eigentlich darauf, dass man so einen ständigen Wechsel hat zwischen netten Smalltalk und irgendwie Fragen. Ja? Also willst du einen Kaffee haben und warst du denn in der Bergstraße? Ja? Also das ist wenn das jemand sehr geschickt macht, und auch sehr trainiert in dieser Geschichte ist, dann kann das schon auch eine relativ komplizierte Sache sein. Aber merkt an der Stelle, das Einfachste ist immer einfach gar nichts sagen. Wenn ihr euch in dem Moment, wo ihr euch auf ein Gespräch einlasst, habt ihr ein Problem, weil ihr müsst davon ausgehen, die sind im Zweifelsfall einfach geschulter in diesem Spiel als ihr selber. Ja? Deswegen ist es da wirklich wichtig, einfach nichts zu sagen. Ja? So, ausreden lassen, offene Fragen, aktives Zuhören. Was meint er damit? Naja, die werden immer offene Fragen formulieren, ne? Oder suggestive Fragen formulieren. Ne? Also, es war doch so, dass ihr da bei der Bergstraße wart. Ja? Oder es war an der Bergstraße, ist doch was passiert. Ne? Sowas zum Beispiel. Ja? Genau. Also wichtig, als einzigen Tipp, den man vernünftigerweise da geben kann, wirklich versuchen, einfach gar nichts zu sagen. Ja? Also ihr müsst nichts sagen und ihr... dann stehen euch überhaupt keine Nachteile dadurch, wenn ihr da nichts sagt, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ihr bei der Polizei was sagt, ist das Risiko, dass er euch, wie man so schön sagt, um Kopf und Kragen redet, größer, als wenn ihr nichts sagt. Ja? Also ist der wichtigste Punkt an der Stelle, versuchen, nichts zu sagen. Ja? Ich bin da ganz vorsichtig, ne? Also weil, wie gesagt, ihr werdet, wenn ihr in so einer Situation schon mal wart oder da reinkommt, werdet ihr merken, dass das in so einer Situation gar nicht so einfach ist, dieses Nichtsagen über Stunden auch durchzuhalten oder auch sei es nur eine halbe Stunde durchzuhalten. Auch das ist schon, wenn man es nicht trainiert ist oder nicht kennt, kann das schwierig werden. Ja? Okay, so, dann hier nochmal, das ist wichtig für euer Gedächtnisprotokoll. Ja, also es gibt nämlich in Deutschland gibt's immer noch so ein paar Sachen, die sind offiziell verboten. Heißt aber im Zweifelsfall nicht, dass sie nicht vorkommen, sondern heißt nur, dass sie bei Gericht erstmal nicht verwertet werden dürfen. Ja? So, fangen wir mal an. Verbotene Vernehmungsmethoden, Misshandlung durch Ermüdung, durch körperliche Eingriffe, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschen oder durch Hypnose. Naja gut, okay. Also Hypnose habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber gibt es wohl alles. Gut, also der Klassiker wäre natürlich, das kann euch auf jeden Fall passieren, also ihr kommt in eine Zelle rein, wo viele andere Leute sind, dann ist die Heizung total, also im Winter ist die Heizung aus, Im Sommer ist die Heizung auf volle Bulle gestellt. Also das ist so zum Beispiel eine denkbare Variante, um einfach bei den Leuten den Druck zu erzeugen, möglichst schnell raus zu wollen. Was ist denn Täuschung? Na, Täuschung ist ganz klar. Und übrigens, deine Kumpels haben schon erzählt, dass ihr an der Bergstraße irgendwie die Zäune auseinandergenommen habt. Das ist Täuschung. Die ist zwar offiziell nach der Strafprozessordnung verboten, aber die wird natürlich, also wenn man selber bei der Polente wäre, würde man es vielleicht auch nicht anders machen. Das ist nämlich die klassische Täuschung. Ja? Drohung. Was wäre denn, was sagt wohl dein Arbeitgeber, wenn er erfährt, dass du heute hier bist? Ja, also das wäre die klassische Drohung an der Stelle. Ja? Oder bei Leuten, die, sagen wir mal, minderjährig sind, die Eltern. Ja, also die Eltern als Druckmittel ist natürlich auch eine denkbare Variante. Ja? So, Dauerverhöre nach 30 Stunden ohne Schlaf, stärkende Mittel erlaubt, Entzug als Druckmittel. So, an der Stelle nur so ein kleiner Hinweis, selbst wenn die euch jetzt mal, wenn die ganz nett sind und euch eine Zigarette oder einen Kaffee anbieten oder so, dann wäre die Frage, ob ihr sozusagen da nicht auf dem Wasser besteht, weil das kann auch ein Teil einer Strategie sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden habt, der meinetwegen selten oder nicht so häufig Kaffee trinkt und ihr gebt ihm einen sehr starken Kaffee, ne, also mit viel Koffein sozusagen, ne, also dann gibt es natürlich eine körperliche Reaktion. Und diese körperliche Reaktion ist zum Beispiel einfach eine gewisse Nervosität oder so eine Grundspannung, die erhöht. Also ihr seid eh unter Spannung und durch viel Koffein wird diese Spannung noch mehr erhöht. Ja? Also an der Stelle sollte man sich überlegen, ob das jetzt nur lieb gemeint ist von denen, die da sitzen oder eher nicht. Und wenn man Kaffee nicht gewöhnt ist, dann sollte man sich an der Stelle vielleicht überlegen, ob man auf den Kaffee verzichten sollte. Ne? Das ist so eine ganz beliebte Strategie, ja. Oder Zigaretten oder Kaffee oder was auch immer. Ne? Das ist auch klar. Ne? Genau, aber ihr seht an solchen Geschichten, ne, also das ist alles gar nicht so einfach, weil Menschen normalerweise so, die sind ja, Menschen können ohne Kommunikation normalerweise ganz schlecht, ne, und genau alle Verhörmethoden bauen genau auf dieser Geschichte aus. Das heißt, man ist in einer schwierigen Situation, die man nicht kennt, man ist nervös, man hat vielleicht Angst oder sowas und genau jede Verhörmethode, die sozusagen jenseits der Folter basiert darauf, zu versuchen, dir eine Brücke zu bauen und zu sagen, also wenn du mit mir da irgendwie zusammenarbeitest und dann kommst du aus dieser Situation des Angespanntseins, des total unter Druckseins, kommst du raus. Ja? Das ist quasi so der Hintergrund eigentlich aller Verhörmethoden. Ja. So, dann sind wir bei einer kniffligen Angelegenheit, das ist die Name von DNA, ne? Das ist immer was anderes als Fingerabdrücke logischerweise. Auch das ist heutzutage leider eine Sache, wo man relativ wenig gegen machen kann im Zweifelsfall, aber ein paar Sachen sind zu berücksichtigen. Auch da ganz wichtig, das hat auch wieder mit Löschfristen zu tun, auf keinen Fall eingeben. Ja? So. Es kann nur durch richterliche Anordnung stattfinden. Das heißt, wenn jemand, ihr seid also quasi in einem polizeilichen Gewahrsam, es kommt jemand rein, Polizist offensichtlich, sagt, ich entnehme Ihnen jetzt DNA-Substanz. Ja? Dann besteht bitte darauf, dass eine richterliche Anordnung vorgelegt wird. Nämlich im Zweifelsfall versuchen Sie es einfach mal. Ja, ganz wichtig. Das ist der Bereich, wo immer noch gilt, ohne richterliche Anordnung, die schriftlich vorgelegt werden muss, ist eine DNA-Entnahme nicht zulässig. Also bitte darauf achten. Das sind zwar alles meistens so Verzögerungsgeschichten, weil vielleicht kommt er dann 5 Minuten um die Ecke und hat dann diese richterliche Anordnung, aber versucht es einfach mal. Ja. Blutentnahme nur durch den Arzt, also nicht durch irgendeinen Sanitäter oder sowas. Ne. Und ganz wichtig, es ist keine aktive Mithilfe notwendig. Das ist aber erst so eine Generalgeschichte. Also auch bei Fingerabdrücken könnt ihr ja irgendwie immer so ein bisschen mit den Fingern spielen. Das heißt, keiner ist erlaubt. Also ihr könnt durchaus das drehen und ja, da sind sie zwar irgendwo sauer oder so, aber im Prinzip verwischt ihr damit natürlich die Identifikationsmerkmale. Ne? Also ihr seid aber nicht verpflichtet, da sozusagen aktive Mithilfe zu leisten, sondern es ist ja sozusagen ein Vorermittlungsverfahren. Ja? So, dann haben wir hier DNA-Entnahme, richterliche Anordnung, DNA-Analyse, richterliche Anordnung und nochmal schriftlich. Das heißt, es sind zwei verschiedene paar Sachen. Also die DNA-Entnahme heißt erstmal nur, dass DNA entnommen wird und eventuell wird im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens eine DNA-Analyse angeordnet. Aber zunächst mal ist die Variante, was wir haben, haben wir. Ja, wir wissen zwar noch nicht, ob wir die DNA gebrauchen können, aber im Moment haben wir sie erstmal. Das ist so ähnlich wie auf Vorrat Fingerabdrücke nehmen. Ja? So, das ist also unterschieden. DNA-Entnahme heißt noch nicht DNA-Analyse. Ja? Also die Sequenzierung. Also die konkrete Zuordnung zu einem Lebewesen. Ja? Das sind zwar unterschiedliche Schuhe, und müssen auch in dieser richterlichen Anordnung unterschiedlich ausgewiesen werden. Das heißt also bitte auch diese Anordnung genau lesen, was da jetzt genau drinsteht. Ja? Übrigens, ihr müsst nichts unterschreiben, aber wichtig ist trotzdem, alles genau zu lesen. Ja, also auch wenn ihr nichts unterschreibt. Ja? Ganz wichtig. Also bitte denkt dran, DNA-Entnahme, DNA-Analyse sind zwei unterschiedliche Schuhe. Das eine kann stattfinden ohne das andere. Ja? Also die Analyse ist meistens ein zweiter nachgeordneter Schritt, hängt ganz einfach damit zusammen mit Kosten. Ja, die DNA-Entnahme kostet nichts, fast nichts. Die DNA-Analyse ist relativ teuer im Verhältnis. Ja? Und ihr müsst einfach in dieser Form des Kapitalismus, haben auch die Staatsschutzorgane ein gewisses Problem, dass auch ihnen das Geld seit den Zeiten des Kalten Krieges knapp geworden ist. Also so gucken sie da manchmal schon drauf, ob sie wegen jedem Hinz und Kunst eine DNA-Analyse anfordern, die wirklich Kohle kostet. Ne? Okay. Ja, okay. So, nachträgliche DNA-Annahme. Ist ja auch logisch, ne? Das heißt, ihr seid festgenommen worden, ihr seid vielleicht entlassen worden und dann flattert euch von der Staatsanwaltschaft irgendein Schrieb rein, dass man eben jetzt im Nachgang, ja, zur Abklärung eines Ermittlungsverfahrens eine DNA-Annahme anordnet. Auch da gilt eben auch nur richterliche Anordnung. Und auch da gibt es auch wieder diese Unterscheidung zwischen DNA-Annahme und DNA-Analyse. Also das eine Fall war, direkt, dass ihr direkt versucht, an eure DNA dranzukommen während der vorläufigen Festnahme. Und das andere ist, dass ihr schon zu Hause seid und euch dann im Nachgang irgendwas ins Haus flattert. Das nennt man dann nachträgliche DNA-Annahme. So, Freilassung nach Identitätsfeststellung. Also deswegen ein ganz wichtiger Tipp, immer einen gültigen Personalausweis mit dabei haben. Also man hat da meistens ganz viel Glück, gab es auch schon vieles andere. Ne? Also auch trotz gegenteiliger Behauptungen, ein Führerschein reicht nicht. Ne? Also ihr braucht wirklich einen Pass oder einen Personalausweis. Und die müssen gültig sein, ganz wichtig. Ne? Und bitte achtet drauf, wenn die jetzt gerade noch 2-3 Tage gültig sind. Ne? Das ist immer so ein kitzliges Spiel. Jetzt überlegt mal. Es gibt Bundesländer, da können die euch bis zu einer Woche, bis zu 14 Tagen festhalten. So, jetzt mal überlegt mal. Also wenn das so passiert und ihr habt dann noch das Problem, dass euer Ausweis in 3 Tagen abläuft. Also ich würde immer gucken, mit Dokumenten auf Demos zu gehen, die wirklich noch gültig sind. Also nicht in den nächsten 3-4 Tagen ablaufen. Ja? Also bitte achtet da so ein bisschen drauf. Weil, auch ist klar, die Beantragung von solchen neuen Ausweisdokumenten, das dauert seine Zeit, das dauert bis zu 6 Wochen. Das heißt, es... Bitte? Wie rum? Ja, nur daran denken, also ihr guckt, also Demo ist am Samstag, na, ihr guckt heute euren Ausweis rein und sagt, hey, prima, scheiße, das ist ja abgelaufen, dann habt ihr ein Problem, ne? Also weil so schnell kommt ja ein neuer Ausweispapiere erstmal nicht dran. Ja? Also es ist zumindest schwierig. Ja? So, also... Trotz Angabe von Personal und gültigen Ausweis bis zu 12 Stunden ab Festnahme. Und zwar muss man da 2 Sachen unterscheiden. Das eine ist als Tatverdächtiger. Haben wir ja gesagt, Tatverdächtiger. Das müssen sie euch auch genau sagen. Deswegen genau zuhören und genau lesen, was die von euch wollen. Also ist die Geschichte, dass es um eine Identitätsfeststellung geht. Also sie wollen einfach wissen, wer ihr seid. Ja, dann gilt in den meisten Bundesländern diese 12-Stunden-Regel. Ja, da geht es um die Identitätsfeststellung. Und wenn ihr einen gültigen Personalausweis dabei habt, dann ist die Sache meistens relativ schnell vom Tisch. Ja? Wenn ihr aber als Tatverdächtiger festgenommen werdet, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Dann können sie euch erstens maximal 48 Stunden erstmal festhalten, aber 48 Stunden können verdammt lang werden. Und danach müssen sie euch direkt einem Untersuchungsrichter vorführen. Ja? Der kann dann je nachdem, was passiert, entweder Untersuchungshaft anordnen oder ein Schnellverfahren. Schnellverfahren bei allen Delikten unter 1 Jahr Strafbewährung. Ne? Also 1 Jahr und weniger. Ja? Das kann zu Schnellverfahren führen. Das machen viele Bundesländer, weil gerade bei Großdemonstrationen, die einfach nicht hinterher kämen, wenn sie bei jedem Einzelnen ein ordentliches Verfahren durchführen. Aufenthaltsverbot. Das bezieht sich jetzt zwar hier auf das Hessische Gesetz für öffentliche Sicherheit und Gefährdung, aber ist im Prinzip in fast allen Bundesländern so oder so ähnlich. Ja? So, was heißt das konkret? Das heißt, dass Polizei kann ein Aufenthaltsverbot aussprechen und kann auch direkt es in Kraft setzen. Das bedeutet, ihr seid an irgendeinem Platz, das ist bei Demonstrationen auch sehr beliebt, und die Polizei spricht ein Aufenthaltsverbot aus. Jetzt könnt ihr theoretisch sagen, dieses Aufenthaltsverbot wird jetzt quasi überprüft, richterlich. Angenommen, ihr macht das wirklich so und sagt, okay, ich will es jetzt direkt überprüfen lassen, ihr habt also zufälligerweise auch einen Anwalt an der Hand und es gibt bei jeder Stadt und in jeder Demonstration hat jedes Verwaltungsgericht einen Notdienst, selbst wenn es am Samstag, Sonntag ist. Und jetzt beantragt ihr quasi eine Aussetzung dieses Aufenthaltsverbots per Eilerlass. Also so wie die Polente nämlich dieses Aufenthaltsverbot direkt in Kraft setzen kann, so könnt ihr vom Verwaltungsgericht beantragen, dass es sofort per Eilbescheid ausgesetzt wird. Ja? Das ist aber erstmal das Einzige. Genau. So. Mit welcher Konsequenz? Aufenthaltsverbot. Ja, wenn man dagegen, wenn man diesen Eilerlass vorläuft. Ja gut, es ist eine Ordnungswidrigkeit, ne, und da kannst du im Prinzip sagen, okay, hilft halt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Ja. Nee, aber hat es dann keinen Bestand, das Aufenthaltsverbot, wenn man da gegen Einspruch? Wenn das Gericht einen Eilbescheid macht und sagt, okay, also das ist, das setzen wir jetzt auch in Kraft, also das polizeiliche Aufenthaltsverbot. Aber bis dahin gilt es erstmal. Ja, klar. Also im Prinzip ist es die Variante, du bleibst da stehen, ne, und ich will jetzt bei meinem Gericht sozusagen das irgendwie beantragen und dann musst du aber erstmal weg. Ja, also angenommen, du darfst jetzt in dieser Straße nicht stehen, dann musst du zwei Straßen weitergehen und hoffen, dass dein Anwalt das irgendwie schnell macht. Und das Gericht ist dann aber auch verpflichtet, innerhalb von, glaube ich, 2-3 Stunden zu entscheiden, ob das quasi Rechtsbestand hat oder nicht. Das ist aber trotzdem doof, aber es geht. Ja? Also man muss das jetzt nicht ohne weiteres über sich ergehen lassen. Können Sie ja? Aufenthaltsverbot für das komplette Stadtgebiet aussprechen? Ja, und zwar dann, wenn Sie vorher so eine Allgemeinverfügung erlassen haben. Das heißt also, die meisten Städte machen das so, dass die vorher so eine Allgemeinverfügung machen und sagen, der Großraum Hamburg oder Köln oder was auch immer, ist erstmal, sagen wir mal, für die Demonstration gesperrt. Ja, also machen Sie erstmal so eine allgemeine Verfügung oder nur unter bestimmten Auflagen zulässig. Und dann können Sie auch sagen, wenn Sie so eine Allgemeinverfügung gemacht haben, wir weisen jetzt quasi das Aufenthaltsverbot für das gesamte Stadtgebiet aus. Ja, das gab es ja hier in Gießen auch mal, wo sie das gesamte, also da ging es nicht um die ganze Stadt, aber da ging es um das gesamte Bahnhofsgelände, was quasi dann über diese Allgemeinverfügung erfasst wurde. Ne? Also die NPD hier war. Ja. Ja? Und Recht auf Versammlungsfreiheit geht auch nicht drüber. Nee, in dem Fall nicht, ne? Also weil der Hintergrund ist ja dann einfach, dass gesagt wird, okay, also jetzt hier, ne, unter dem Schutz steht es bedenklich, das ist schon klar. Ne? Aber der Hintergrund ist natürlich, dass die argumentieren, das Aufenthaltsverbot wird damit irgendwas begründet. Ne? Und normalerweise ist die Hauptbegründung Wiederholung. Das heißt also, irgendjemand ist schon häufiger aufgefallen, ne, und hat sozusagen eine Akte, sage ich jetzt mal. Ja, und dann sagt die Polizei ja auf diesem Grund. Wir kommen nicht dann gleich noch zum anderen Punkt, der noch viel schwerwiegender ist. Also das ist ja jetzt, du bist auch schon auf der Demonstration und jetzt sagt die Polizei Aufenthaltsverbot, ne, für den Bereich XY. Ja? Meistens ist es so, dass die, selbst wenn du keine Akte hast, der Richter sich natürlich der Polizei anschließt, weil die Polizei macht eine Gefahreneinschätzung und diese Gefahreneinschätzung ist meistens dann auch die Grundlage für die Entscheidung des Verwaltungsrichters. Ja, also weil der einfach sagt, naja gut, die werden schon wissen, was sie machen. Ja? Das kommt ganz selten vor, dass es da eine Diskrepanz gibt. Ne? Aber der Hintergrund ist ganz einfach, dass sie sagen, okay, es gibt eine polizeiliche Lageeinschätzung und diese Lageeinschätzung sagt, wenn jetzt hier kein Aufenthaltsverbot ausgesprochen wird, dann ist die öffentliche Sicherheit in Ordnung nicht mehr gewährleistet. Das ist die häufigste Argumentation an der Stelle. Ja? Und dann normalerweise kommt man zugegebenermaßen nicht so ohne weiteres dabei raus, weil auch die Verwaltungsgerichte dann meistens sagen, jo, wir schließen uns dieser Einschätzung der Polizei, schließen uns einfach an. Ja? Wie gesagt, du kannst dann einen Widerspruch einlegen und dieser Widerspruch mit entsprechend auf Eilentscheid durch das zuständige Verwaltungsgericht. Ja. So, Zwangsgeld sitzt ja hier, ne? Aber es geht sogar so weit, ne, dass die Person, also du, dann in Gewahrsam genommen werden kann, aber grundsätzlich ist es erstmal eine Ordnungswidrigkeit. Ja? Also im Normalfall gibt es ja meistens jetzt keinen so ganzen Nachtrag, ne, sondern Aufenthaltsverbote sind polizeitaktisch Dinge, die benutzen sie einfach, um eine Situation konkret jetzt zu bereinigen vor Ort. Also im Normalfall kommt da nicht groß was hinterher. Also die nehmen dich vielleicht fest und schaffen dich in eine Gefangenensammelstelle, lassen dich aber im Normalfall dann einfach wieder raus, wenn die Demo rum ist. Ja? Und sie haben immer noch keine Datenbank, um es zu überprüfen. So ist es. Das heißt, wenn du an der einen Ecke weg ist und an die andere Ecke gehst und dann nochmal auffällig ist, so ist es. Nicht überprüfen, dass du schon weg, weil die Datenbank funktioniert. so ist das. Also die haben im Prinzip, kriegst du dann so einen Zettel, ne, da steht irgendwie Aufenthaltsverbot drauf, ne, und dann, wenn sie viel Spaß haben, dann wird der Zettel, also der Zettel sagt ja schon selber, ne, also dass das Ganze irgendwie noch ein Schriftverfahren ist. Ne, das heißt also, weiß ich normalerweise, wenn du dann fünf Ecken weitergegangen bist, weiß die Schreife jetzt nicht unbedingt die andere, dass du jetzt schon was hattest. Ja? Also klar, wenn es dann irgendwie im Nachhinein irgendwie rauskommt, dann ist es, gilt es strafverfährend, aber im Normalfall brauchst du dir keine ganz großen Sorgen zu machen. Das ist dann doof, ne, wenn es natürlich die gleiche Polizeistreife ist, die dich jetzt gerade erwischt, dann könnte es vielleicht ein bisschen eng werden mit der Argumentation. Aber grundsätzlich würde ich jetzt einfach sagen, wenn nicht, dann könnte es funktionieren. Ne? Jo. So, das hier, das ist nämlich eine Sache, die auch noch wichtig ist an der Stelle. Das ist das sogenannte Unterbindungsgewahrsam. Ne? Also früher bekannt unter Schutzhaft, ist in den 90er Jahren um die Ecke gekommen. Und geht im Prinzip darum, also wenn ihr euch das mal anschaut, das ist auch wieder üblich eine Ländersache und es gibt wirklich Bundesländer, die sind da ziemlich heftig. Also wir haben Baden-Württemberg mit 14 Tagen, wir haben Rheinland-Pfalz hier aber auch immerhin eine ganze Woche. Ja? Und das heißt im Klartext, ne, dass eine Person einfach aus dem Verkehr gezogen werden kann. Das sagt man nämlich einfach, sie darf zum Beispiel ihre Wohnung nicht verlassen für einen bestimmten Zeitraum. Ja, oder muss ich regelmäßig bei der Polizei melden. Wichtig an der Stelle ist, es kann also wie gesagt von 4 bis 14 Tagen ist das möglich. Nach 48 Stunden muss eine richterliche Überprüfung stattfinden. Ja, und das sind so Sachen, die greifen schon ziemlich tief ein. Also das ist dann auch wirklich, sagen wir mal, so eine, wo man denkt, naja, wenn man davon spricht, ne, also Überwachungsstaat, Polizeistaat und so weiter, also das ist ganz gewiss ein ganz klassisches Instrument eines Polizeistaats, dass man einfach sagt, man zieht Leute schon vorher aus dem Verkehr, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Also ihr kennt ja dieses grundsätzliche bürgerliche Recht, ne? Also keine Strafe ohne Tat. Ne? Also du musst etwas tun, damit du bestraft werden kannst. Und das Charakteristikum jeglichen politischen Strafrechts ist ja genau das Gegenteil, dass man nämlich Leute an Kanthaken kriegen will, die eben noch nichts begangen haben, sondern man vermutet einfach nur, dass sie was tun. Ja? Und insofern ist dieses Unterbindungsgewahrsam ein ganz klassisches Produkt, auch ein Stück weit der 90er Jahre, ne? Wo man sagen kann, okay, eine weitere Verschärfung des politischen Strafrechts. Wie sieht es in Hamburg aus in den Tagen? Stimmt, Hamburg habe ich gar nicht drin. Aber Hamburg war, ich glaube, eine Woche. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Muss man nochmal nachgucken vorher, wie lange die da ist dürfen. Aber ich glaube, das war eine Woche. Dann zu den Schnellverfahren. Die Schnellverfahren sind insofern nicht ganz unwichtig, weil ihr habt ja häufig dann auch bei staatsanwaltschaftlichen Vorladungen, ne? Also wundert euch vielleicht, es gibt irgendwie eine Festnahme, es gibt irgendwie ein Ermittlungsverfahren und ihr hört dann lange nichts mehr, ne? Und ihr wartet jetzt irgendwie von der Polizei irgendwas, ne? Also es gibt eine Vorladung, denkt ihr zumindest, ne? Und plötzlich flattert euch also von der Polizei was rein, ihr geht nicht hin, ne? Also weil ihr da erstmal nicht hingehen müsst, ne? Und dann denkt ihr, okay, das war es vielleicht erstmal, und dann flattert euch plötzlich ein Strafbefehl ins Haus. Und wundert euch, weil dieser Strafbefehl kommt von der Staatsanwaltschaft. Ja? Der Strafbefehl ist ein Teil dieses Schnellverfahrens. Ne? Also der Schnellverfahren läuft alles auch über den Richter logischerweise, aber ist der Versuch quasi, möglichst schnell die Sache abzuräumen. Ja? Und wie man so schön sagt, auch die relativ wenigen Justizstellen, die sie da haben, zu entlasten. So, kleinere Delikte bis ein Jahr, meist Geld- oder Bewährungsstrafen, Festnahme maximal eine Woche, Rechtsmittel innerhalb einer Woche. Eingeschränkte Verteidigungsrechte, keine Anträge stellen, Rechtsanwalt. Ja, also das ist ganz wichtig an der Stelle. Das ist jetzt kein Hauptverfahren, ne, also wo dann irgendwie Anträge ewig lang gestellt werden, sondern im Prinzip ist das ein Verfahren nach Aktenlage, wo ein Rechtsanwalt möglichst eingeschaltet werden sollte, ne, weil da geht es wirklich um Entscheidung per Aktenlage. Und da wird im Prinzip gesagt, okay, also wenn der Strafrahmen nicht über ein Jahr liegt, dann setzt der Richter einfach erstmal eine Geldstrafe normalerweise fest, ja, oder einen Freiheitsentzug, aber eben ganz sehr wenig oder entsprechendes Tagessätze, die aber auch irgendwie alle unter 90 Tagessätzen sind. Und das ist dann das sogenannte Schnellverfahren. Ja? Und das ist relativ häufig oder kommt vor. Und wenn ihr dann dagegen Einspruch einlegt, dann kommt es normalerweise zum Hauptverfahren. Ja, und bei einem sogenannten Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft ist es genauso, wenn ihr da quasi einen Widerspruch einlegt. Dann entwickelt sich aus diesem Strafbefehl meistens das Hauptverfahren. Das heißt, aus diesem Strafbefehl wird dann die Anklageschrift im Hauptverfahren. Ja? Aber ihr seid nicht gezwungen, wenn die Staatsanwaltschaft euch ein Strafbefehl schickt, ja, darauf einzugehen, zu sagen, ich zahle das jetzt hier, und dann geht dann am besten zum Rechtsanwalt und dann wird das Ganze quasi zum Hauptverfahren. Aber ganz wichtig an der Stelle ist, dass ihr da bitte ein Auge drauf habt, was da genau drin steht. Ja, also ob das jetzt wirklich ein Strafbefehl ist oder ob das eine Vorladung ist, ne, also von der Staatsanwaltschaft, wo ihr hingehen müsst, ja, da müsst ihr ein bisschen ein Auge drauf halten. Ja? Und wenn ihr abwesend seid, auch wichtig, ne, also ihr seid im Urlaub, das kommt ja auch mal vor, ne, und dann flattert euch irgendwas ins Haus, ne, und ihr habt eine 14-Tages-Frist und ihr kommt meinetwegen nach 3 Wochen zurück, dann ist ganz, ganz wichtig, also wenn ihr das so spät erfahrt, aber vielleicht hat euch ja euer Rechtsanwalt oder wer auch immer informiert, dann ist es wichtig, dass ihr quasi über einen Rechtsanwalt oder selber einen Antrag stellt auf Wiedereinsetzung in den alten Stand. Ne, also sozusagen so, als ob ihr nicht weg gewesen seid, also beziehungsweise die Frist nicht versäumt hättet. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Ansonsten läuft dann nämlich was durch. Das Problem da ist aber, dass man das nachweisen muss. Das heißt, wenn genau. man im Urlaub ist und da nichts gebucht hat oder keine genau. Ausgleich und sonstiges vorlegen kann, kann es schwierig werden. Die Tankquittung ist auch gut. Tankquittung, Restaurants, also angenommen, ihr seid in Frankreich oder Italien oder was weißt du nicht wo und ihr könnt eine Quittung von einer Gaststätte oder von einer Tankstelle vorlegen, das reicht eigentlich auch schon. Ja, irgend sowas. Ja. Genau, also wenn ihr zum Beispiel europäisches Ausland und ihr habt irgendwie per Karte was gekauft und auf eurem Konto taucht auf Blablabla Bank aus Livorno oder Paris oder was auch immer, dann reicht das auch. Ja? So, dann nochmal eins weiter. So, das können wir aber eigentlich weglassen. Ja, klicke einfach weiter. Das ist auch weg. Genau, vielleicht noch was zu den Tagessätzen. Also Landfriedensbruch, was wir gerade gesehen haben, das wäre jetzt, weil ich jetzt auch mal langsam zum Ende komme. Ja, also Landfriedensbruch, einfach ganz grob gesagt, es muss eine Gruppe da sein und die muss irgendwas machen. Ja, und wenn die sozusagen nur mit ihren Händen was macht, dann ist es der normale Landfriedensbruch. Wenn es mit irgendwelchen Waffen passiert, dann ist es der schwere, also ganz grob. Ja? So, Tagessätze sind vielleicht deswegen nochmal wichtig, weil das immer wieder bei Rote Hilfe Sachen eine Rolle spielt, dass Leute fragen, wie ist es denn mit dem polizeilichen Führungszeugnis? Also, Tagessätze, die sind ja das Strafmaß, was meistens im Strafbefehl festgelegt wird. Ja, und da könnt ihr sehen, ihr könnt ersatzweise könnt ihr auch Freiheitsstrafe kriegen. Das heißt also, ein Tagessatz entspricht dann im Normalfall einem Tag Knast sozusagen. Ja? Und wichtig an der Stelle ist, 90 Tagessätze, Einträge, also alles, was unter 90 Tagessätzen ist, wird im normalen polizeilichen Führungszeugnis taucht doch nicht auf. Also es gibt für den internen Dienstgebrauch, gibt es natürlich auch ein polizeiliches Führungszeugnis, da steht das da drin, weil da steht alles drin, was ihr jemals an irgendwelchen Strafen bekommen habt. Ja? Aber das, was ihr quasi braucht, um euch auf einer Arbeitsstelle zu bewerben, ja, also das, was ihr quasi dann bekommt, vom Bundesverwaltungsamt normalerweise, ja, also da tauchen alle Strafen unter 90 Tagessätzen tauchen in diesem Dokument nicht auf. Ja, das vielleicht nur noch das. Ja, genau. Hausdurchsuchung, das ist natürlich, wenn, sagen wir mal, nach der Demo irgendwas kommt, ne, und also es ist wirklich ein Ermittlungsverfahren jetzt gegen euch, ihr seid Tatverdächtiger und es soll irgendwas gemacht werden, dann kann es durchaus zu einer Hausdurchsuchung kommen und da gilt es, wenn es eine Durchsuchungsanordnung gibt, dann euch eine Kopie geben lassen oder auf jeden Fall zeigen lassen, aber das in die Verlegenheit kommt ihr meistens nicht, weil meistens wird gesagt, okay, es ist Gefahr in Verzug. Aber wie gesagt, wenn ihr angenommen, ihr seid Tatverdächtiger und es gibt quasi einen Vorlauf des Verfahrens, dann wird es auch wirklich eine entsprechende Hausdurchsuchungsanordnung geben. Polizeibeamten wirklich Name, Dienstnummer verlangen, Beschwerde erstmal einlegen, das hat auch wieder eher einen juristischen Hintergrund, dass man einfach sagt, ich bin nicht einverstanden damit, dass er jetzt meine Wohnung besucht. Ja? Auch wieder da nichts unterschreiben. In der Praxis schwer durchzusetzen, aber rechtlich ist das so, wenn ihr in einer WG wohnt oder jetzt erstmal in einer Mehrzimmerwohnung, dann dürfen die nicht gleichzeitig alle Räume durchsuchen, sondern ihr müsst immer die Möglichkeit haben, dabei zu sein und das heißt, ihr solltet auch gucken, dass man Zeugen irgendwie organisiert. Dann ein Beschlagnahmeverzeichnis verlangen, das bitte auch nicht unterschreiben, weil ganz wichtig bei der Geschichte, wenn Sie was beschlagnahmen, gibt es das ja immer wieder, dass das Beschlagnahmeverzeichnis, was bei Gerichtern plötzlich auftaucht und das, was eigentlich beschlagnahmt wurde, nicht immer identisch ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Deswegen ist es wichtig, sich zumindest das zu verlangen. Ob sie es dir geben, ist nochmal eine andere Geschichte, aber im Normalfall sind Sie verpflichtet, dir sowas zu geben. Auch das bitte nicht unterschreiben. Ja? So. klicke mal kurz nochmal durch. Wenn man kein Funfact zu nichts unterschreiben, es gibt mittlerweile bei der Polizei Formulare, wo man unterschreiben soll, dass man nichts unterschreibt. Ja, so was. Auch da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt, wenn ich. So, machen wir weiter. Genau, das wollte ich als letztes heute bitte noch machen, und zwar, weil da ist leider, das ändert sich gerade was. Ne? Also es war nicht so ganz klar, was das bedeutet, aber es hat sich geändert, und zwar am 23., also vor ein paar Tagen, hat der Bundestag diese neue Gesetzesverschärfung verabschiedet. Also erstens, Bundestrojaner ist jetzt irgendwie viel einfacher, also Online-Durchsuchung von Computer, bla bla, das ist also das, was offiziell so groß behandelt wird, aber meinem Eindruck nach gab es da viel Schlimmeres, nämlich sie haben nicht angefangen, also früher war relativ klar, zur polizeilichen Vorladung müsst ihr nicht gehen, Staatsanwaltschaft müsst ihr hingehen und zum Gericht müsst ihr hingehen. So, soweit. Jetzt gibt es eine Änderung in der Strafprozessordnung, das zeige ich euch auch klar gleich. Machen wir das nächste. Das ist der neue Paragraph 163 in der Strafprozessordnung. Zeugen sind verpflichtet, auf Laden vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Große Preisfrage, was sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft? Keine Polizei. Doch, Polizei. Doch, doch. Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind dummerweise Polizei, weil Polizei ist nämlich Hilfspersonal der Staatsanwaltschaft. So ganz offiziell ist Polizei Hilfspersonal. Also die Formulierung, wie Sie sehen, geht zwar der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Und das ist genau diese etwas schwammige Formulierung, die wir im Moment haben. Also so wie es da steht, ändert sich am aktuellen Recht nichts. Ja, also entweder es kommt eine polizeiliche Vorladung, wo drüber steht Staatsanwaltschaft Gießen, dann ist es halt die klassische alte staatsanwaltschaftliche Vorladung. Ja, oder es kommt eine Vorladung von der Polizei, Herr, Frau XY, bitte erscheinen Sie am so und so vielten, so und so vielten bei uns, also wo nichts von Staatsanwaltschaft dabei steht, dann wäre es die klassische polizeiliche Vorladung. Und auch nach diesem geänderten müsste man dann nicht erscheinen. Aber aktuelle Lage, man weiß es nichts. Also alle sagen jetzt, Grundsatz gilt wohl noch, aber man muss einfach warten, wenn die ersten Prozesse kommen. Also da hat sich jetzt gerade, ist was am Ändern, ne? Aber das weiß man nicht so ganz genau. Wollen wir gerade weiter? So, das ist das Letzte für heute. Weil Aussageverweigerung ist auch noch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Das einfach mal auseinanderzuhalten. Ihr habt auf der einen Seite, müssen wir zwei Bereiche gucken. Ne? Zeuge, und ihr habt irgendwas mit dem Verfahren zu tun. Also ihr seid entweder beschuldigt, das ist das quasi das Ermittlungsverfahren, das ist alles das, was vor dem Gericht stattfindet, also bevor das Gericht ins Spiel kommt, so muss ich es formulieren. Ja? Und angeklagt seid ihr erst dann, wenn es eine Anklageschrift gibt. Das heißt, das Hauptverfahren eröffnet wurde. Ja? Das heißt, also in beiden Fällen seid ihr quasi tatbeschuldigt, aber es ändert sich sozusagen ein bisschen euer Rechtsstatus. Im Ermittlungsverfahren nennt man das Ganze Beschuldigte und im Strafprozess Angeklagte. Ja? Das ist vielleicht unterscheidend, aber das Knifflige dabei ist, solange ihr quasi beschuldigt oder angeklagt seid, habt ihr ein Zeugnisverweigerungsrecht, weil ihr müsst nach § 55 euch nicht selbst belasten. Das ist auch relativ unstrittig. Ja? Schwierig wird es allerdings, wenn sie euch zunächst mal in eurer Funktion als Zeuge laden. Dann wird es kompliziert. Entweder ihr habt aus persönlichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht, das ist, wenn ihr mit jemandem verlobt seid. Das reicht schon. Ja? Also ihr müsst nicht verheiratet sein, aber Verlobung reicht. Ja? Die muss dummerweise aber auch vor einem Notar bezeugt worden sein, weil sonst kann ja jeder sagen, ihr seid miteinander verlobt. Auch ein Verlobungsring gilt wohl nicht als ausreichendes Beweisstück. Berufliche Gründe. Pfarrer, Sozialarbeiter, Ärzte, Rechtsanwälte, das sind berufliche Gründe. Das ist auch relativ undramatisch alles. Aber was wirklich kompliziert wird, ist der letzte Bereich, nämlich der Paragraph 55, nämlich die Selbstbelastung. Also grundsätzlich ist jeder Mensch in diesem Land verpflichtet, an einem Ermittlungsverfahren, an einem Strafverfahren mitzuwirken. Ne? Das gehört sozusagen zu seinen staatsbürgerlichen Pflichten. Also ist jeder verpflichtet, eine Zeugenaussage zu machen, wenn er dazu aufgefordert wird. Das ist erstmal so der Gesamtrahmen. So, jetzt gibt es Ausnahmen davon, wenn ihr das nicht tun müsst. Und das seht ihr, es gibt nur drei Gründe. Und wenn die ersten beiden ausscheiden, bleibt nur der letzte, nämlich die Selbstbelastung. Und das Problem ist natürlich, wenn ihr dann plötzlich sagt, Ja, also ich sage jetzt nichts, weil ich mich damit selber belasten würde, dann wandert ihr automatisch als vom Zeugen in den Beschuldigten. Weil ihr habt gerade eben selber gesagt, dass ihr irgendwas mit der Sache zu tun habt. Und deswegen ist das eine ausgesprochen kitzliche Angelegenheit zu sagen, ich berufe mich da drauf. Ja? Viel dringender an der Stelle wäre zu sagen, ich kann nichts zu der Sache sagen. Ne? Also das heißt die klassische, ich sage halt nichts. Ja, aber da kommt es auch sehr stark auf die Formulierung an. Da geht es wirklich jetzt um juristische Formulierungen. Da geht es nämlich um die Sache, ich hab, also zu sagen, ich habe keinen Bock, euch was zu sagen, ist die falsche Formulierung an der Stelle. So. Und richtig wäre, ich habe von diesem Sachverhalt keine Kenntnis. Ja, oder ich kann Ihnen dazu nichts sagen oder was auch immer. Also alles, was sagt, ich weiß dazu nichts. Ja? Das ist eigentlich die richtige Formulierung an der Stelle. Weil dann können Sie euch auch nichts an der Stelle. Nur schwierig wird es natürlich, wenn im Zug des Ermittlungsverfahrens rauskommt, dass ihr jetzt 5 Meter neben dem Ort des Geschehens gestanden seid. Ja? Aber auch dann immer dabei bleiben. Ne? Also ihr könnt ja schnell weggeguckt haben, könnt gerade einen Schwächeanfall gehabt haben, was auch immer. Passiert ja alles Mögliche im Leben. Ne? Also wichtig ist, wenn ihr euch auf eine Sache erstmal festgelegt habt, dann solltet ihr auch versuchen, dabei zu bleiben. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste dabei. Ja? Weil es kann dann schon noch kommen, wie gesagt, allgemeine Mitwirkungsverpflichtung und es gibt dann eben das Instrument der Beugehaft, was nur von Richtern angeordnet werden kann, aber das Unangenehme an dieser Beugehaft ist, das ist maximal 6 Monate. Aber im Normalfall wird kein Richter sagen, 6 Monate. Sondern die fangen erstmal ganz locker an und sagen erstmal vielleicht ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Ja? Und dann fragen sie nochmal. Wenn du dann wieder nicht willst, dann lassen sie dich vielleicht mal eine Weile gehen und dann kommen sie wieder mit 14 Tagen oder vielleicht mit sowas um die Ecke. Ne? Das heißt, das Problematische dabei ist, dass dieses Instrument dazu benutzt wird, die Person zu piesacken. Also möglichst die nicht aus dem Spiel zu lassen, sondern ihr ständig auf den Pelle zu rücken und zu sagen, hier, so. Ne? Also das heißt, also kann mich nicht erinnern, dass es jemals gab, dass gesagt wurde, du gehst jetzt erstmal 6 Monate in die Beugehaft. Das gab es eigentlich noch nie. Ne? Also es wird immer versucht, so peu à peu, die Schrauben ein bisschen anzudrehen und die Leute erstmal ein bisschen Zellenluft schnuppern zu lassen, nach dem Motto, ja, dann werden die Leute schon zur Vernunft kommen. Ja?